eine kleine, aber erlaubte Zuhörerschar. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder Einwände gegen irgendwas haben, was ich sage, sich zu melden. Dann können wir auch vor dem Ende des Vortrags gleich in die Diskussion einsteigen. Ich habe ein relativ ausführliches Referat vorbereitet, bezogen auf Wissenschaft, Ausbildung und die jetzige Hochschulreform. Ausführlich nicht zuletzt deswegen, weil ich den studentischen Protest, den es aktuell gegen diese Hochschulreform gibt, in seiner Zielsetzung, in seinen Argumenten nicht für richtig halte und es deswegen für notwendig befunden habe, um ein paar Argumente zu kritisieren, die in dieser Bewegung unterwegs sind, ein bisschen was, bisschen Grundsätzlicheres darüber zu sagen, wie es eigentlich mit dem Verhältnis von Politik und Kapital auf der einen Seite und Wissenschaft auf der anderen Seite in diesem unserem Lande bestellt ist. Ich will das vielleicht eingangs an einem Argument verdeutlichen, was ich einem Flugblatt entnommen habe. Forderung der Besetzerin des Rektorats, Stand 6. Mai 05. Da ist eine der Forderungen, die diese oder eine der Statements, die in diesem Flugblatt abgegeben wird, zur Bildungsfinanzierung. Private Bildungsfinanzierung, also die Forderung heißt, Bildung muss aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Und das Argument dafür, warum das so sein soll, heißt in dem Flugblatt, private Bildungsfinanzierung schafft die Gefahr, dass Bildungsinhalte Opfer wirtschaftlicher Interessen werden. Wer die Sache so sieht, private Bildungsfinanzierung schafft die Gefahr, dass Bildungsinhalte Opfer wirtschaftlicher Interessen werden, geht offenbar von der Vorstellung aus, dass so wie Bildung bei uns finanziert und betrieben wird, sie nicht ein Instrument wirtschaftlicher Interessen sei, und zwar deswegen, weil sie eben vom Staat betrieben wird. Die Vorstellung, die dahinter steckt, ist staatlich organisierte und betriebene Bildung, dient einem höheren Zweck, der wird hier in dem Flugblatt auch benannt, Leute auszubilden, die bereit sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und weil sie das tut, darf sie nicht in die Fänge derer kommen, die nur ihrem privaten Bereicherungstrieb mit deren Ergebnissen befördern wollen. Diese Entgegensetzung finde ich verkehrt. Es ist zwar richtig, dass in der aktuellen Hochschulreform die Politik selbst sich auf den Standpunkt stellt, dass die Bildung mehr und effizienter als bisher ein Dienstleister an Wirtschaftswachstum und wirtschaftlichem Vorankommen Deutschlands werden soll. Aber damit formuliert sie keinen neuen Auftrag an das Bildungssystem, sondern verschärft den Bildungsauftrag, den das Bildungssystem immer schon hat. Und weil ich das so sehe und weil ich das zeigen möchte, will ich, bevor ich auf die Hochschulreform eingehe, im ersten Teil was zu diesem allgemeinen Auftrag, der, wie gesagt, meiner Auffassung nach immer schon im Bildungssystem drinsteckt, sagen und damit zeigen, dass die Reform da zwar einiges an organisatorischen Weisen, dies zu regeln, verändert, auch die Zielsetzung der Nützlichkeit von Wissenschaft für das Kapital zuspitzt, aber dies keineswegs ein Abgehen von früheren, höheren Zielen der Bildungspolitik ist, sondern eine modernere Fortsetzung genau des gleichen Programms, das der Staat immer schon mit dem Bildungssystem verfolgt. Wie die Politik die Sache sieht, hat der Bundeskanzler in einer Regierungserklärung im März zum Thema aus Verantwortung für unser Land Deutschlands Kräfte stärken formuliert. Da sagt er, ich zitiere, das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft, die Chance in Deutschland Wohlstand zu erhalten und wo immer es geht zu mehren, hängt von unserer Fähigkeit ab, Geld zu mobilisieren, um in die Zukunft zu investieren. Wenn man sich die Situation in Europa anschaut, stellt man fest, dass Deutschland, was die Forschungs- und Entwicklungsausgaben angeht, besser ist als der Durchschnitt, aber deutlich schlechter als zum Beispiel die Skandinavier. Wenn wir oben bleiben wollen, und das wollen wir ja offenbar, wenn wir Spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, dann müssen wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und die Bundesministerin für Bildung und Forschung erklärt, hochqualifizierte Arbeitskräfte und exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Vernetzung von Forschung und Gesellschaft gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein innovatives Klima und hohe Wettbewerbsfähigkeit. So die politische Definition der Zielsetzung der aktuellen Hochschulreform, eine sehr eindeutige Funktionszuweisung an Wissenschaft. Eine Funktionszuweisung, die folgendermaßen lautet: Erstens hängt die Mehrung des nationalen Wohlstands davon ab, dass die Unternehmen, die die Herren über die Produktion sind in diesem unserem Land, neue Produkte entwickeln, neue Märkte erobern und damit Deutschlands Wohlstand, Deutschlands Wachstum stärkt. Der Staat sieht sich beauftragt dafür, Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken und dafür eben auch die Ausbildung zu renovieren, effizienter zu machen und diesem Zweck zu genügen. Weil Deutschland steht in dieser Hinsicht, so jedenfalls die Behauptung, im internationalen Vergleich schlecht da. Und in diesem internationalen Vergleich will die deutsche Politik Deutschland wieder an die Spitze bringen. Es geht also um die Sicherstellung, um den Ausbau einer Vorrangstellung Deutschlands in der Konkurrenz der Nationen. Und die Wissenschaft, der Wissenschaftsbetrieb wird dafür in die Pflicht genommen, dafür sich anzustrengen, dafür etwas zu leisten. Und das ist deswegen auch die Kritik, die die Politik am gegenwärtigen Zustand des Forschungs- und Ausbildungsbetriebs hat. Die Behauptung ist, genau diese Funktion, Deutschland an die Weltspitze zu bringen in der internationalen Konkurrenz der Nationen, dafür tut der Wissenschaftsbetrieb zu wenig, dafür ist er zu schlecht organisiert. In diese Behauptung und in diese politische Schlussfolgerung von Schröder gehen zwei Voraussetzungen ein, die Schröder einfach macht, über die er sich gar nicht auslässt und zu denen ich eingangs ein paar Ausführungen machen will. Die erste Unterstellung, die erste Voraussetzung, die er macht, ist, dass er behauptet, je hochqualifizierter geforscht wird, desto zukünftiger wird investiert und desto besser steht die deutsche Nation ökonomisch, damit geldmäßig und damit auch politisch da. Der Kanzler ist sich also absolut sicher, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass also, um es in den Worten der Politik zu sagen, die Wissenschaft eine nationale Ressource ist. Und was er bemängelt, ist nicht, dass sie das bislang nicht gewesen sei, sondern dass sie das bisher zu wenig und zu schlecht war. Dass also, kurz gefasst, die Wissenschaft nicht nützlich genug ist für den Auftrag, den sie immer schon hat. Ich meine, im Prinzip liegt der Kanzler in der Definition dieses Auftrags schon richtig, nur dass er im Unterschied zu mir diesen Sachverhalt positiv sieht. Ich sehe ihn eigentlich eher kritisch. Das Zweite, was auffällt, wenn man sich jetzt anschaut, was die Politik macht aufgrund dieser Diagnose, ist, dass die Veränderungen, die gemacht werden, eigentlich weniger das Wissen betreffen, was jetzt neu und anders vermittelt werden soll, sondern die Organisation von Forschung und Lehre. Als effiziente Hochschulen gelten nicht etwa solche, die den akademischen Nachwuchs solide und umfassend mit dem in der Wissensgesellschaft akkumulierten Wissen vertraut machen, sondern solche, die nach den Maßstäben betriebswirtschaftlicher Vernunft und internationaler Hochschulpraxis durchrationalisiert sind. Mehr Wettbewerb lautet das Reformrezept, das wissen Sie alle, und wie dieser Wettbewerb organisiert wird und organisiert werden soll, dazu werde ich im zweiten Teil meines Referats noch einige Ausführungen machen. Was hat eigentlich diese ganze Reform, mehr Wettbewerb, zu tun mit der oben genannten Zielsetzung? Wie soll denn eigentlich mehr Konkurrenz im Bildungswesen dafür sorgen, wie stellt sich die Politik das vor, dafür sorgen, dass die Wissenschaft effizienter ihren Dienst am ökonomischen Fortschritt der Unternehmen und damit der Nation bringt? Diese Frage beantwortet die Politik nicht, sondern sie behauptet diesen Zusammenhang einfach und setzt ihn in die Tat um. Und ich will der Frage nachgehen, wie sie sich diesen Zusammenhang denkt und was an dem eigentlich dran ist und was an dem eben sehr systemgerecht ist, wenn man sich das Bildungssystem vom Standpunkt seines politischen Auftrags aus betrachtet. Die aktuelle Kritik, die verbreitete aktuelle Kritik an der Hochschulreform von den Studenten, sind ja gar nicht so sehr viele, wenn man sich die Gesamtzahl der deutschen Studentenschaft mal anschaut, die an der Hochschulreform durchgeführt wird, geht davon aus, dass das Bildungssystem recht eigentlich eine nützliche und gute Angelegenheit sei, dass Bildung ein Zweck sei, den eigentlich jeder teilen müsste, und wirft der Politik vor, streng genommen diesen guten Zweck von Bildung sich an dem zu vergehen, ihn zu verraten. Diese gute Meinung über das Bildungssystem, gegen die möchte ich im ersten Teil meines Referats ein paar Worte verlieren. Ich meine, dass das hiesige Bildungssystem nicht erst nach der Reform, sondern auch schon vor der Reform diese gute Meinung, die über es hier herrscht, überhaupt nicht verdient. Und das möchte ich im Folgenden an den beiden Abteilungen der Wissenschaft zeigen, die hier gelehrt wird und geforscht wird, und zweitens an der Art und Weise, wie die Ausbildung und die Vermittlung von Wissen an den Universitäten und nicht nur dort organisiert ist. Wenn man Bildung für ein hohes Gut und eine nützliche Sache hält, und wenn das nicht nur ein Vorurteil sein soll, dass man so mit sich herumträgt, wie manche anderen Vorurteile auch, dann kann man das nur überprüfen, wenn man sich mal anschaut, was die Wissenschaft eigentlich macht. Was macht sie denn? Was machen die Naturwissenschaften und was machen die Geisteswissenschaften? Erstens zur Naturwissenschaft. Erstmal vorweg ganz allgemein. Gestützt wird diese gute Meinung, oder plausibel gemacht, würde ich mal sagen, wird diese gute Meinung von Bildung als einer öffentlichen Aufgabe und einem hohen Gut im Wesentlichen erstmal dadurch, dass es ja in der Tat so ist, dass Forschung und Lehre und Ausbildung nicht den privaten Entscheidungen von geldmächtigen Individuen überlassen wird, dass ja in der Tat das Bildungssystem hier eine öffentliche Aufgabe ist, also aus der Konkurrenz um Geldverdienen herausgenommen ist. Die Universitäten sind eine besondere Einrichtung des Staates. Er bezahlt ihre Unkosten und den Lebensunterhalt derer, die in ihr tätig sind. Und nicht nur das. Anders ist in der staatlichen Bürokratie sonst üblich, sind die beamteten Wissenschaftler weitgehend von den Weisungen übergeordneter Behörden freigesetzt. Das Bildungsminister diktiert den Professoren und Professorinnen nicht, was sie forschen und was sie lehren sollen, sondern richtet erstmal eine Sphäre ein, in der die Wissenschaft tatsächlich frei ist. So heißt es ja im Artikel 5. Der Staat zahlt, aber was untersucht und was weitergegeben wird, soll sich ganz ausdrücklich dem Stand der Entwicklung der Wissenschaft intern, ihrer Fronten, ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung verdanken. Jedenfalls erstmal. Die Wissenschaftler sollen vertreten, was sie wirklich herausgefunden haben und was sie denken, damit sie das Wissen in beiden Abteilungen weiterbringen. Mit der Freiheit von Forschung und Lehre unterstreicht der Staat, wie wichtig er offenbar die Produktion dieses Wissens findet und warum er sie wofür wichtig findet. Das will ich jetzt an den beiden Unterabteilungen dieser Wissenschaft erläutern. Erstens, die kapitalistische Gesellschaft ist die erste, die die systematische Erforschung der Natur tatsächlich zu ihrer Sache gemacht hat, die es nicht einzelnen Forscherpersönlichkeiten und Individuen überlässt, was und wie überhaupt herausgekriegt wird. Und das hat sie so gemacht, damit tatsächlich Wissen um Naturgesetze herauskommt, weil nämlich dieses Wissen um Naturgesetze tatsächlich eine praktische Macht ist. Wenn man die Natur als Ensemble von Bedingungen und Wirkungen kennt, dann kann man diese Bedingungen und Wirkungen zweckmäßig erzeugen, dann kann man sich technologische Ziele setzen und kann die Naturgesetze so zur Anwendung bringen, dass ein Rad sich dreht, eine Maschine läuft, ein Auto fährt und ein Flieger fliegt. Und noch ein weiteres ist damit geleistet. Wenn das alles einmal erforscht ist, und das ist heutzutage im Bereich der Grundlagenforschung bis auf wenige Bereiche im Prinzip der Fall, dann ist das Wissen da und allgemein zugänglich. Jeder kann es sich aneignen, der dafür Zeit hat und das entsprechende Lehrbuch und den entsprechenden Lehrer hat, der es ihm beibringt. Diese allgemeine Zugänglichkeit und für deren Produktion wird der Wissenschaftsbetrieb hoch geschätzt. Diese allgemeine Zugänglichkeit existiert allerdings der Sache nach überhaupt nicht real. Sie existiert, wie gesagt, als das Wissen, aber praktisch ist die Frage, wer kann eigentlich dieses Wissen zur Anwendung bringen, längst vorentschieden, bevor ein einziger Naturwissenschaftler das Denken anfängt. Es ist dadurch vorentschieden, dass die Entscheidung über die Verwandlung von Naturgesetzen in Technologie und der Einsatz dieser Technologie in die Hände von Unternehmen gegeben ist, die über den Einsatz und die Entwicklung von Technik nach den Gesichtspunkten ihrer Gewinnerwirtschaftung entscheiden. Und diese Entscheidung ist eine Systementscheidung, eine Entscheidung, die der Staat mit der Garantie des Privateigentums trifft. Und wo er die Verfügungsgewalt über wissenschaftliche Ergebnisse mit dieser Entscheidung, Privateigentum soll herrschen und dessen Vermehrung soll Sinn und Zweck der hiesigen Ökonomie sein, der Naturwissenschaft quasi vorgibt, wofür sie in dieser Gesellschaft überhaupt bloß gut sein kann. Diese Zweckbestimmung, und da liegen eben die Studenten ganz verkehrt, wenn sie sagen, jetzt erst entdeckt haben wollen, dass private Bildungsfinanzierung die Gefahr enthält, dass Bildungsinhalte Opfer wirtschaftlicher Interessen werden, dass sie das sind, nicht Opfer wirtschaftlicher Interessen, sondern für diese wirtschaftlichen Interessen da, das liegt eben daran, dass die Verfügungsmacht über wissenschaftliche Ergebnisse und wissenschaftliche Mittel eine Frage des Geldes ist, also eine Frage der Verteilung des Eigentums und der Zwecke, für die Geld zum Einsatz kommt. Wissen in dieser Gesellschaft ist eben nicht Macht, sondern sie ist nur Macht für diejenigen, die über die entsprechenden Finanzmittel verfügen, um aus dem Wissen ein Machtmittel für sich zu machen. Und insofern mag es schon sein, dass die Ergebnisse von Naturwissenschaft und Technologie das Leben aller erleichtern könnten. Es mag auch sein, dass man damit Medikamente für alle herstellen könnte, Krankheiten verbannen, nützliche Gebrauchsgüter herstellen und so weiter und so fort. Dass das in dieser Gesellschaft nicht stattfindet, liegt eben daran, dass dies im Programm dieser Gesellschaft schlicht und einfach nicht enthalten ist. Ich will das mal an ein paar Argumenten verdeutlichen, bezogen auf die Art und Weise, wie das Kapital eigentlich überhaupt an Wissenschaft interessiert ist. Erstens ist Wissenschaft fürs Kapital ein Mittel, sagen Sie selber, für Innovation, dessen Einsatz zielt darauf, andere Unternehmen aus dem Feld zu schlagen, mit den eigenen Produkten so billig zu produzieren, dass man den Markt für sich erobert, andere vom Markt verdrängt, die eigenen Waren mit Gewinn verkauft und das Verkaufen der Waren anderer damit vereitelt. Naturwissenschaftliche Leistungen müssen sich in Verkaufspreisen von Produkten niederschlagen, die konkurrenzfähig sind. Das weiß jeder. Das sagt der Werbespruch Vorsprung durch Technik. Der Nutzen von Technologie ist im Kapitalismus vorbei, sobald auch die konkurrierenden Unternehmen diese gleiche Technologie haben. Dann wird sie wiederum durch neue ersetzt, nicht unbedingt, weil diese besser, menschenfreundlicher, schonender wäre, sondern eben das profitablere Produzieren erlaubt. Nützlich ist deswegen zweitens eine Technik nur, wenn sie Kosten senkt. Und das tut sie dadurch, dass sie mehr bezahlte Arbeit einspart, als sie selbst kostet. Ihr Einsatz setzt Arbeitskräfte frei und erzwingt effizienteres Arbeiten für die verbliebenen Arbeitskräfte. Und deswegen sind die auf Naturwissenschaft und Technik basierenden Mittel der Erleichterung der Arbeit auch kein Mittel der Erleichterung der Arbeit für diejenigen, die sie machen. Wenn die Arbeit leichter wird, dann wird sie zugleich intensiver für die, die weiterhin arbeiten dürfen. Die anderen werden auf die Straße gesetzt und verlieren mit der Gelegenheit zu arbeiten auch noch gleich das Geld, was sie dafür ansonsten bekommen und ohne dass sie nicht existieren können. Es wird mit dem Einsatz von Naturwissenschaft gesellschaftlicher Reichtum produziert. Das ist der Fortschritt, den sie tatsächlich erbringt. Aber der kommt eben sehr systemgerecht nicht denen zugute, die ihn produzieren, ganz im Gegenteil. Und das Gleiche gilt bezogen auf den technischen Umgang mit dem, was heutzutage Umwelt heißt, Luft, Wasser. Lebensmittel. Wenn die marktwirtschaftliche Vernunft verlangt, die individuellen Kosten des Betriebs zu senken, dann stellt die Technologie Mittel bereit, Müll- und Giftentsorgung in der Umwelt zu erledigen. Und wenn der Staat aus Gründen der Volksgesundheit dort dem Schranken auferlegt, dann kommen die auch nur in dem Maße zum Einsatz, wie sich daraus wieder ein Geschäft machen lässt. So kann man auch mit Umwelttechnologie an die Weltspitze kommen, dadurch, dass die eigenen Unternehmen daran verdienen, dass sie den Dreck wieder wegmachen, der erstmal von der ersten Hälfte gemacht worden ist. Und wenn es ein Feld gibt, auf dem naturwissenschaftliche Fortschritte ohne die Schranke der Rentabilität zum Einsatz kommen, dann ist dieses Feld interessanterweise die Rüstung, an denen nicht so sehr die Kapitalisten, die zwar auch, aber erstmal der Staat selber interessiert ist, dann finanziert er mit großem Aufwand Projekte wie Galileo, mit denen den Amerikanern im Weltraum Konkurrenz gemacht werden soll. Dafür ist dann durchaus staatliches Geld da, eben für die Sorte Forschung und Entwicklung, die der Schröder im Eingangszitat benennt. Weil das alles so ist, sorgt der Staat dafür, dass dieses Wissen zustande kommt, indem er die Produktion des Wissens von der Entscheidung über dessen Verwendung trennt. Und das ist deswegen im Kapitalismus notwendig, weil Kapitalisten zwar an dem Ergebnis wissenschaftlichen Tuns, naturwissenschaftlichen Tuns interessiert sind, aber nicht daran interessiert sind, da selber für Geld auszugeben. Das lohnt sich für sie nur, wenn sie diese Kosten in Produkten für sich monopolisieren können, mit denen sie andere aus dem Feld schlagen und ein Geldaufwand für ein Ergebnis, was damit gleichzeitig der Konkurrenz zur Verfügung steht, ist vom Standpunkt des Kapitals völlig unsinnig. Das ist schon mal die erste Absurdität des kapitalistischen Nutzens von Wissen und Wissensproduktion. Gerade die Allgemeinheit des Wissens, die Tatsache, dass tatsächlich die für alle verfügbar ist, dass wenn einer ein Naturgesetz zur Anwendung bringt, einem anderen nichts damit wegnimmt, das ist nämlich nach wie vor genauso da wie vorher. Genau diese Allgemeinheit ist vom Standpunkt des Kapitals eine Schranke für dessen Produktion. Und weil das so ist, weil Wissen seiner Natur nach etwas vollkommen Unexklusives ist, deswegen sorgt der Staat dafür, dass getrennt von der Konkurrenz der Kapitalisten dieses Wissen erstmal für alle bereitsteht und alle, die dann entsprechende Finanzmittel haben, auf der Grundlage der allgemeinen Naturerkenntnis ihre je besondere Technologie in ihren Forschungsabteilungen entwickeln können. Weil die Produktion von naturwissenschaftlichem Wissen einerseits Ressource des Kapitals ist, moderne Technik das Mittel der kapitalistischen Konkurrenz ist und andererseits kein Kapitalist Wissen produziert, das er nicht gegen andere ausschließlich für sich verwenden kann. Deswegen nimmt der Staat die Produktion von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen unter seine Fittiche. Er befreit die naturwissenschaftliche Forschung von Kosten- und Gewinnkalkulationen und sorgt damit dafür, dass ein Fundus von Ergebnissen für alle bereitstellt. Und auf der Grundlage, wenn der Staat diese Forschung einmal eingerichtet hat und finanziert, dann lohnt sich auch das Forschen fürs Kapital. Das tut es einerseits dadurch, indem der Staat ein Patentwesen installiert, also den Kapitalisten erlaubt, zeitweilig jedenfalls bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse als ihr Eigentum zu behandeln, andere davon auszuschließen, und indem er eben diese inkriminierte Drittmittelforschung fördert, also seine Institute und die Nutznießer der von ihm finanzierten Wissenschaft auffordert, zusammenzuarbeiten bei der Erarbeitung von Anwendungen des Wissens, was es schon gibt. Drittmittelforschung und Patentwesen sind kein Widerspruch zur Freiheit von Forschung und Lehre, sondern ihre konsequente Fortsetzung. Denn wenn die ganze Freiheit nur dafür da ist, dass diejenigen auf die Ergebnisse frei zugreifen können, die dafür die ökonomische Macht haben, dann ist es auch konsequent, im Verein mit denen zusammen darüber zu entscheiden, welche Teile davon in staatlicher Regie stattfinden sollen und ab wo die Kapitalisten selber sich ihre entsprechenden Ergebnisse finanzieren dürfen und sollen. Es ist also sehr abstrakt, der Naturwissenschaft als solcher, getrennt von ihrem tatsächlich existenten gesellschaftlichen Nutzen, zugute zu halten, dass sie doch immerhin Naturerkenntnis ist, ja, das wird sie wohl sein, und dabei unter den Tisch fallen zu lassen, dass diese ganze Sphäre überhaupt bloß entwickelt und staatlich finanziert wird, um einem vorausgesetzten politisch entschiedenen ökonomischen Zweck zu dienen, wofür sie eben unbedingt da sein muss und soll. Bei den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften liegt die Sache ein bisschen anders. Zwar haben Unternehmen heutzutage durchaus auch Bedarf an Ausbildungsprodukten der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, aber deren Ergebnisse sind kein praktischer Hebel in der Umwälzung der Produktion. Die haben in dieser Gesellschaft eine etwas andere Aufgabe. Erstmal ist es auch bei Geistes- und Gesellschaftswissenschaften so, dass sie frei sind, dass der Staat hier eine eigene Sphäre des Nachdenkens über Gesellschaft, über gesellschaftliche Tatbestände einrichtet und die Wissenschaftler, die hier tätig sind, frei forschen und nachdenken und publizieren lässt und sie dafür bezahlt. Die Eigentümlichkeit dieser Trennung bei den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften liegt allerdings darin, dass hier zwei Dinge voneinander getrennt sind, die sich so recht, wenn man es sich konsequent überlegt, gar nicht trennen lassen. Das Wissen über gesellschaftliche Dinge steht neben der wirklichen Lenkung von Staat und Wirtschaft. Die wirklich getroffenen gesellschaftspolitischen Entscheidungen werden nicht aufgrund der Ergebnisse des wissenschaftlichen Nachdenkens über die Ökonomie, über Krisen, über den Markt, über die Psychologie getroffen, sondern die werden durch die staatliche Gewalt aufgrund ihrer Hoheit und in Form von Gesetzen getroffen. Und jeder weiß, dass die Gesetze, die der Staat erlässt, mit Naturgesetzen nichts zu tun haben, sondern, wie das Flugblatt ganz richtig bemerkt, eine Frage des politischen Willens sind. Der Staat lässt sich seine Entscheidungen von seinen Geisteswissenschaftlern nicht vorschreiben. Das Verhältnis, was es da gibt, ist eigentlich eher umgekehrt. Der Staat nimmt sich was vor und holt sich sogenannte Experten, die dann mit wissenschaftlicher Autorität sagen dürfen, dass der Kanzler oder die Partei mit ihrem Programm und ihrer Entscheidung genau richtig liegen, also auf der Linie wissenschaftlicher Vernunft. Die Wissenschaft sekundiert der Politik bei ihren Entscheidungen. Nicht die Politik richtet sich nach irgendwelchen Einsichten, die in dieser Sphäre geboren werden. Das ist im Übrigen schon deswegen kein Wunder, weil das auch gar nicht ginge. Und warum das so ist, dazu noch ein paar Worte zur Eigentümlichkeit der Produkte dieser Wissenschaftsabteilung. Vom Auftrag her gesehen sollen Geistes- und Gesellschaftswissen sowas Ähnliches leisten wie die Kollegen in der Naturwissenschaft. Experten in Sachen Mensch und Gesellschaft sollen der Praxis, die es gibt und die es aus wirklich nicht wissenschaftlichen Gründen gibt, Handreichungen und Hebel liefern, mittels der sie ihre Zwecke besser verwirklicht. Diese Zwecke sind verfassungsmäßig vorgeschrieben, der Wissenschaft vorausgesetzt, nicht aus irgendeiner Einsicht über die Natur von Mensch, Gesellschaft oder Ökonomie abgeleitet, sondern umgekehrt. Nachgedacht werden soll über Gesellschaft also, und das ist sehr konsequent, immer gleich und nur so, dass die bestehende Gesellschaft mit ihren Zielen und Methoden vorankommt. Freies Nachdenken darüber, wie Leute ihr Zusammenleben, ihr Produzieren, ihr Konsumieren organisieren wollen, soll stattfinden, aber gleich von vornherein unter der Kautele, unter der Bedingung, dass was rauskommt, ein Beitrag zur Verbesserung der herrschenden Verhältnisse ist und nicht etwa eine Kritik an ihnen, die Frage aufwirft oder gar versucht zu beantworten, ist denn das wirklich, was dort in der Verfassung als Demokratie und demokratischer Kapitalismus organisiert ist, die beste und vernünftigste aller Welten? Das ist unterstellt, dass sie das ist. Die Frage ist im Prinzip zulässig, aber hat immer ziemlich eindeutig beantwortet zu werden. Das ist ein Widerspruch zum Denken, freies Nachdenken über eine Sache und gleichzeitig von vornherein immer ein bestimmtes Ergebnis herauskommen wollen. Aber diesen Widerspruch bekommt die moderne Gesellschaftswissenschaft inzwischen lässig hin. Die Kämpfe um die Durchsetzung dieser Sorte Wissenschaft haben im Wesentlichen im 19. Jahrhundert stattgefunden. Das Ideal der modernen Gesellschaftswissenschaft ist schon längst Sozialtechnologie, das Ersinnen nützlicher Instrumente zur Beherrschung gesellschaftlicher Verhältnisse und zur Orientierung der Individuen, Gedanken darüber, wie das demokratisch-kapitalistische Herrschaftssystem besser funktioniert, besser klappen könnte, wie die Herrschaft es hinkriegt, die Leute dazu zu kriegen, sich in diese Gesellschaft besser einzufügen, die ihnen aufgetragenen Leistungen besser zu erbringen, die Verhältnisse besser auszuhalten. Das ist die Parteilichkeit, die von vornherein in den Gesellschaftswissenschaften hierzulande eingebaut ist. Die Gesellschaftswissenschaft nimmt Partei für die herrschenden Verhältnisse, allerdings nicht einfach so, wie sie sind, sondern immer im Namen und im Geiste ihrer Verbesserung. Auch nach der Seite hin muss man sagen, sind die protestierenden Studenten ein gelehrige Schüler dieses gesellschaftswissenschaftlichen Auftrags. Bitte? Ich wollte das gerade an dem Beispiel bebildern, was hier in dem Flugblatt steht. In den Satz finden. Ja. Bildung ist Grundvoraussetzung einer mündigen und verantwortungsvollen Partizipation in einem demokratischen Staat. Bildung ist Grundvoraussetzung einer mündigen und verantwortungsvollen Partizipation in einem demokratischen Staat, sagen die Studenten als Einwand gegen die aktuelle Hochschulreform. Zu dem Satz kann ich erstmal nur sagen, den würde jeder Bildungspolitiker unterschreiben. Wer hat denn etwas dagegen, dass die Leute, die in dieser Gesellschaft sich ausbilden lassen und sich selbst ausbilden, erstens mündig sind, und mündig heißt allemal die nötige Einsicht in die politischen Notwendigkeiten aufbringen, die gerade jeweils anstehen. Mündig ist man zum Beispiel heutzutage, wenn einem völlig einleuchtet, dass die einzige Methode, Deutschland aus der Krise zu bringen, darin besteht, das Sozialsystem abzubauen und die Löhne zu senken. Und unmündig, das sagen ja Politiker selber, ist man dann, wenn man trotz dieses doch anerkanntermaßen von allen großen Parteien vertretenen Programms nach wie vor auf dem Standpunkt besteht, das leuchtet einem nicht ein, das hätte man lieber anders. Verantwortungsvoll, ja sicher, natürlich verantwortungsvoll. Verantwortung für was denn? Wer in dieser Gesellschaft Verantwortung trägt, tut es deswegen und dadurch, dass er Macht über andere Leute ausübt. Das tut ein Lehrer, das tut ein Professor, das tut ein Personalchef in einem Unternehmen. Verantwortung heißt Entscheidungen treffen über die ökonomischen Karrieren von Personen, über die Bildungskarrieren von Personen, über die Frage, wie viel Sozialhilfe einem anderen zusteht und so weiter und so fort. Und verantwortungsvoll tut man das dann, wenn man sich erstens an die einschlägigen Gesetze hält. Das ist ja sowieso unterstellt, dass die Voraussetzungen für die eigene Tätigkeit sind. Wenn die Gesetze sich ändern, muss man sich eben an neue Gesetze halten. Bitte? Ja. Und zweitens, dass man sich zu dem, was man da tut, immer noch dazu denkt, dass es doch letztlich das, was man tut, für alle Beteiligten das Beste sei, eben wegen der höheren Ziele, in die man seine eigene Tätigkeit einreiht. Keine Unternehmensleitung, die heute Leute arbeitslos macht und den Lohn wegnimmt, tut das ohne den Zusatz, das würde er ja nur tun, um die Arbeitsplätze der anderen zu sichern, die er gerade nicht entlassen hat. Das ist zwar nicht die Wahrheit dessen, weswegen er das macht, aber das geht als guter Grund durch und das geht deswegen als guter Grund durch, weil derjenige, der das sagt, damit demonstriert hat, dass er nicht einfach irgendwie so nach persönlicher Laune, sondern verantwortungsvoll sein Amt, seine Macht über andere ausübt. Und die Verantwortung, zu der er sich da bekennt, ist eben die Verantwortung fürs deutsche Wachstum, von dem doch jeder weiß, dass es eben nur vorankommt, wenn die Unternehmen Gewinne machen, und zwar bessere als die im Ausland. Solche Sätze, wie der, die ich eben vorgelesen habe. Bildung ist Grundvoraussetzung einer mündigen und verantwortungsvollen Partizipation in einem demokratischen Staat. Besetzt alle die Worte, die in dem Satz vorkommen, mit einem Plus. Mündig ist gut, verantwortungsvoll ist gut, Teilhabe ist gut. Und kein Mensch braucht noch zu fragen, mündig wofür, verantwortungsvoll für was und gegenüber wem. Und Partizipation an was eigentlich? Und warum soll man daran partizipieren wollen? Sätze wie diese sind insofern, um da auf deine Frage nach der Parteilichkeit zu sprechen zu kommen, weil sie von vornherein unterstellen, dass es überhaupt keinen Einwand in dieser Gesellschaft dagegen geben kann, gegen den Standpunkt, man muss doch teilhaben wollen. Und mit dieser positiven Besetzung, nenne ich das mal, eines solchen Begriffes, unter gehöriger Abstraktion von der Frage, wofür und warum, nimmt man eben, ohne ein einziges Wort über die tatsächlichen gesellschaftlichen Zwecke gesagt zu haben, für sie Partei, indem man die Teilhabe an ihnen als prinzipiell gute Sache behauptet und daran dann weiterdenkt. Wie ist Partizipation besser zu organisieren? Dass man sie wollen soll, dass sie sich gehört, dass sie jedem zusteht und für jeden eine Pflicht und eine Aufgabe ist, das ist eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht mehr zur Sprache kommt. So macht man sich ein geistiges Bild der Welt zurecht. Und dieses geistige Bild der Welt brauchen Leute, in unserer Gesellschaft auch. Die Überzeugung nämlich, dass alles, was man hierzulande kritikabel findet, alles, worunter man zu leiden hat, alle Härten, alle Schwierigkeiten, alle Probleme, die einem aufgemacht werden, im Prinzip nichts daran ändern, dass man in der besten aller Welten lebt, auf jeden Fall aber in einer alternativlosen und insofern alles doch letztlich seine Ordnung hat, wenn alle nur an dem Platz, an den sie gestellt sind, sich richtig verhalten. Und auch da sind die Studenten mit ihrem Protest leider, muss ich sagen, auf dem richtigen Weg. Sie fordern von der Politik, dass sie sich gefälligst die idealistischen Vorstellungen von Bildung zu eigen machen soll, weil das doch für alle Beteiligten das Beste wäre, und wollen schlicht und einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Politik gute Gründe hat, nicht gute im Sinne von zu akzeptierenden, sondern ihre guten Gründe hat, die Sache nicht nur anders zu sehen, sondern auch anders zu machen. Dass es der Politik schlicht und einfach um etwas anderes geht, als darum, alle Menschen möglichst gut auszubilden. Und auch das nicht erst seit der neuen Hochschulbroschüre, sondern von Anfang an. Nach beiden Seiten hin ist also die gute Meinung, die hierzulande über Bildung herrscht, ziemlich unverdient. Sowohl was die Leistung der Naturwissenschaft angeht, als auch was die Leistung der Geisteswissenschaften angeht, ist es ein unverdientes Kompliment der Tatsache, dass Leute in dieser Gesellschaft etwas lernen dürfen, ein prinzipielles Plus zu verleihen, ohne sich mal zu fragen, was sie da eigentlich und für wen sie eigentlich was lernen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Organisation der Ausbildung. Die Studenten, muss ich sagen, auch vergleichsweise mit früheren Studentenprotesten, sind nach der Seite hin sehr bescheiden. Die fordern nämlich Bildungsgerechtigkeit. Jeder muss dieselben Chancen auf gleiche Bildung haben. Was unterstellt man da eigentlich, wenn man das fordert? Jeder muss die gleichen Chancen auf gleiche Bildung haben. Eins ist ja schon mal klar, was man nicht fordert. Alle Leute sollen alles lernen, was sie lernen möchten. Und dafür soll der Staat sorgen. Und da haben sie auch gute Gründe dafür, das nicht zu fordern. Diese Forderung würde ihnen nämlich zu Recht als unrealistisch erscheinen, weil, dass es beim Ausbildungssystem darum geht, Leuten dafür etwas beizubringen, dass sie sich hinterher auf eine Berufshierarchie verteilen, dass die Verteilung der Leute auf Bildungsabschlüsse gleichzeitig eine Verteilung von Chancen dahingehend ist, wie man dann hinterher in der beruflichen Konkurrenz dasteht und auf welcher Ebene man da einsteigen kann mit dem, was man in der Tasche hat als Diplom oder als Hauptschulabschluss. Das wissen alle, und gegenüber diesem Verhältnis wird die, wie gesagt, sehr bescheidene Forderung aufgemacht, ja, wenn es schon so ist, dass jeder immer nur genauso viel und genauso lange was lernen darf, wie der Staat meint, dass es hinterher Diplomchemiker oder Hauptschulabsolventen geben soll. Wenn das schon so ist, dann sollen wenigstens alle umsonst in die Konkurrenz um die Frage eintreten dürfen, ob sie hinterher Hauptschüler oder Diplomchemiker werden. Von den Diplomchemikern braucht es in dieser Gesellschaft relativ wenig. Und deswegen kommen auch nur die Leute, die das Abitur schaffen, in den Genuss dieser höheren Bildung. Und der Rest wird eben von jeder weitergehenden Bildung ausgeschlossen, es sei denn, er nimmt sich selber die Zeit und das Geld, um sich nebenbei fortzubilden. Höheres Wissen gibt es nur für Leute, die es vom Berufswegen brauchen. Auch das ein schönes Bildungsprodukt, die Bornierung einer Elite von Spezialisten einerseits und andererseits die Bornierung der von der höheren Bildung ausgeschlossenen Bevölkerungsmehrheit, die sich dann in Talkshows und Expertensendungen das höhere Wissen ihrer besser verdienenden Ausgebildeten anhören dürfen. Was leistet eigentlich dieses System? Erstens leistet es die Legitimation der Hierarchie einer Klassengesellschaft. Das Bildungssystem versorgt alle Berufe abgestuft mit dem für sie nötigen Wissen, und dadurch ist die Hierarchie der Positionen im kapitalistischen Erwerbsleben nachgebildet. Da wird nicht einfach für verschiedene Tätigkeiten Unterschiedliches gelehrt und gelernt, sondern der Zugang zu höheren und niederen Positionen wird durch ein mehr oder weniger von Ausbildung eröffnet. Und das ist eine wunderschöne Rechtfertigung dieser Verteilung von Einkommen, Macht und Freiheit, die das Einkommen und die eigene Zeit für sich zu nutzen. Die Ränge und Einkommen, die die Gesellschaft bereithält, kommen als Unterschiede des Wissens daher. Als ob es tatsächlich so wäre, dass, weil es jemand zum Diplomchemiker gebracht hat, er deswegen mehr Geld kriegen würde und nicht umgekehrt, dass eben Unternehmen nur für eine bestimmte höher qualifizierte Anzahl von Leuten entsprechend mehr zahlen wollen und zahlen müssen. Die höheren und niederen Positionen beruhen nicht auf unterschiedlichem Wissen, sondern auf politischer und wirtschaftlicher Machtverteilung. Die Verteilung der Leute auf diese Position findet aber nicht mehr wie in anderen Gesellschaften statt als Zuordnung, sondern als Leistung derjenigen, die selber sich ausbilden. Und deswegen sieht es am Schluss dann auch so aus, als würde jeder das bekommen, was er verdient hat, weil er hat es ja eben nicht weitergebracht. Und insofern ist es auch nur gerecht, wenn er dann hinterher an der Scannerkasse sitzen muss und mit einem Billiglohn nach Hause geschickt wird. Das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie dieses Wissen vermittelt wird. Und das wissen auch alle. Selektion heißt das Prinzip. Ein dauernd stattfindender Vergleich der Leistung der einzelnen Auszubildenden an schulischen oder universitären Maßstäben. Wer sich schwerer tut als seine Kommilitonen oder Mitschüler, wird von weiterem Wissen ausgeschlossen und bekommt nicht längere Zeit zu lernen. Und so stellen sich Erfolge und Misserfolge ein, und die Minderheit, die wirklich gebraucht wird, schafft es dann schon, und auf den Rest kommt es nicht an. Die Konkurrenz um Berufe wird verdoppelt um eine Bildungskonkurrenz, und diese entscheidet, wer es in dieser Gesellschaft wie weit bringt und wer es hinbekommt, aufzusteigen, wer unten bleiben muss. Das erzwingt auch bei denjenigen, die dann studieren, ein total instrumentelles Verhältnis zu dem, was sie da lernen. Man lernt eben für Prüfungen, man lernt für das, was man hinterher gefragt wird. Man lernt für den Abschluss, und das muss man auch, weil das ist ja auch der Zweck des Lernens, nicht, dass man hinterher was weiß, sondern dass man zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort genau das weiß, von dem man hoffen und vermuten kann, dass man es gefragt wird. Und vor allen Dingen besser als die Kommilitonen, weil sonst hat es das alles nicht gebracht. Und die dritte Leistung soll nicht verschwiegen werden. Auf diese Weise liefert das Ausbildungssystem denen, die Qualifikationen Arbeitsplatzbesetzer nachfragen, eine Masse von unterschiedlich ausgebildeten Leuten, aus denen sie sich dann die heraussuchen können, die sie für ihren jeweiligen Betrieb oder beim Staat für seine jeweiligen Posten benötigt. So ist der Bedarf, der sich aus der Konkurrenz des Kapitals oder aus dem Staatshaushalt ergibt, gründlich getrennt von dem Angebot. Und das macht die Freiheit der Berufswahl aus. Diejenigen, die eben das Angebot darstellen, dürfen sich dann in der Konkurrenz um die Jobs tummeln. Und der Preis der Freiheit wird gleich mitgeliefert. Das ist ja dann die Ungewissheit, ob man es dann, wenn man sich schon die Mühe auf sich genommen hat, tatsächlich auch den Beruf findet, ob der kapitalistische Arbeitsmarkt den gerade anbietet, und zwar gerade so, wie man mit seiner eigenen Qualifikation darauf passt. Dieser Ausbildungsbedarf ist notwendigerweise unplanbar, weil er gar nicht planbar sein soll, und Planwirtschaft handelt es sich dabei eben nicht. Es ist eine Konkurrenzveranstaltung und sie bildet für die Konkurrenz aus. Und diejenigen, die da ausgebildet werden, haben sich dieser Konkurrenz zu stellen. Erstens im Ausbildungssystem selber und zweitens hinterher, wenn sie fertig sind. Das ist die Art und Weise, wie der Staat in seinem getrennt von der Konkurrenz eingerichteten Wissenschaftsbetrieb die Produktion von Wissen und die Vermittlung von Wissen in Ausbildung organisiert. Es fällt jetzt auf, dass die Politik mit dem Ergebnis dieser Veranstaltung nie so ganz zufrieden ist. Hochschulreform hat es immer mal wieder gegeben. Und das hat einen Grund in der Art und Weise, wie der Staat dieses Ergebnis vom Resultat her betrachtet. Er will nämlich, dass sich seine Auslagen für Wissenschaft und Ausbildung lohnen. Und der Maßstab, den er dafür fürs Lohnen hat, ist zum einen das Geld, was er in seinem Haushalt dafür einsetzt und ist zum zweiten das Wirtschaftswachstum, was dann tatsächlich durch mithilfe dieser Ressource Wissen erzeugt wird. Da passt notwendigerweise immer einiges nicht zusammen, weil die Anforderungen, die da an den Wissenschaftsbetrieb gestellt werden, auch einigermaßen widersprüchlich sind. Einerseits soll die Naturwissenschaft immer genau das an Forschungsergebnissen und Ausgebildeten liefern, was das Kapital auf seinem Markt für Forscher und andere Arbeitsplätze gerade nachfragt. Zu nah am Arbeitsmarkt darf man aber andererseits auch wieder nicht forschen und lehren, weil es sollen ja auch Erkenntnisse bereitgestellt werden, Qualifikationen bereitgestellt werden, an die das Kapital vielleicht noch gar nicht denkt. Daran denkt Schröder, wenn er sagt, wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren, um ein Angebot zu haben für zukünftige Bedarfe, die das Kapital vielleicht noch entwickeln könnte. Und die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften haben sowieso ständig das Problem, ihre Nützlichkeit zu beweisen, weil es nun schlechterdings schlecht beweisbar ist, dass Gedanken zur besten Organisation des Arbeitsplatzes unbedingt von 20 verschiedenen Ansätzen her beantwortet werden müssen und wieso da 10 nicht reichen. Wenn die Praxisrelevanz der Geisteswissenschaften eben in der Legitimation politischer Entscheidungen liegt, dann ist es eine pure Frage der Willkür und des politisch-kulturellen Luxus, an wie großen Teil dieses Wissenschaftsbetriebs sich ein moderner Staat leistet. Für diese dauernde staatliche Unzufriedenheit, die dauernde Begutachtung der Ergebnisse des Wissenschaftsbetriebs unter dem Gesichtspunkt, ist das Wirtschaftswachstum jetzt auch rausgekommen oder habe ich nicht zu viel Geld für das Falsche ausgegeben? Für diesen Standpunkt gibt es eine stehende Redewendung oder ein stehendes Wort. Und zu diesem Wort will ich noch mal was sagen, weil das quasi als unhinterfragte Leistung des Wissenschaftsbetriebs immer so durchgeht. Dieses Wort heißt Praxisrelevanz. Wissenschaft soll praxisrelevant sein. Und dazu muss man sagen, das ist eine Unsinnsforderung, wenn man sie an die Wissenschaft richtet. Naturwissenschaftliche Ergebnisse, wenn sie richtig sind, sind immer praxisrelevant, weil sie eben eine Grundlage für praktische Entscheidungen über das Wie und Was von Technologie liefern. Welche dann gemacht wird, hat mit der Wissenschaft gar nichts zu tun, sondern mit den Interessen und Bedürfnissen ihrer Anwender. Und die Geisteswissenschaft ist immer genau so viel und so wenig praxisrelevant, wie der Staat meint, bestimmte wissenschaftliche Theorien zur Unterstützung seiner politischen Programme nützlich zu finden oder überholt. An der Wissenschaft lässt sich überhaupt nicht entscheiden, was die herrschende Praxis nun relevant findet und was nicht. Aber das stört die politisch Verantwortlichen deswegen überhaupt nicht, weil sie es ja gewohnt sind, dass solche Fragen in dieser Gesellschaft nicht aufgrund wissenschaftlichen Urteilens, sondern per Gesetz, also per staatlichem Dekret entschieden werden. Dass der Wissenschaftsbetrieb hierzulande nicht richtig funktioniert, wissen Schröder und Bullmann gar nicht, weil sie sich den Wissenschaftsbetrieb angeguckt hätten, in die Seminare gegangen wären und sich angehört hätten, was unterrichten denn die Professoren denn da so und was lernen die Studenten denn. Das wissen sie einfach deswegen, weil es mit dem Wirtschaftswachstum nicht stimmt, weil Deutschland in der Konkurrenz der Nationen zurückgefallen ist. Sie machen einen schlichten und ziemlich brutalen Umkehrschluss. Wenn der Wissenschaftsbetrieb für gar nichts anderes da ist, als Ressource fürs nationale Wachstum zu sein, und wenn dieses nationale Wachstum ausbleibt, zu wünschen lässt, dann muss an der Art und Weise, wie diese Ressource produziert wird, was faul sein. Dann muss man an der was ändern, damit sie diese Leistung besser erbringt. Und dass der Reformbedarf heutzutage so grundlegend ist, das hat eigentlich gar nichts mit den mangelnden Funktionen, mit der mangelnden Funktion von Wissenschaft und Ausbildung zu tun. Die Unternehmen bekommen ja alle Qualifikationen, die sie haben wollen, sondern das hat mit der sehr grundlegenden Unzufriedenheit der deutschen Politik damit zu tun, wie Deutschland in der Konkurrenz der Nationen ökonomisch und politisch und auch militärisch dasteht. Weil sie damit so grundsätzlich unzufrieden sind, weil sie, wie Schröder eingangs sagt, Deutschlands Kräfte stärken wollen, wollen sie eben auch die Kraft stärken, die sie, wie sie selber meinen, in ihrem Wissenschafts- und Ausbildungsbetrieb haben. Diesen grundlegenden Reformbedarf aus der Unzufriedenheit in der Stellung des Landes in der Weltwirtschaftskonkurrenz produziert jetzt, und ich komme damit zur Darstellung der aktuellen Reformmaßnahmen, produziert jetzt einen sehr gründlichen und grundsätzlichen Reformbedarf. Was dieser Reformbedarf leisten soll, ist, wenn man es versucht, kurz zusammenzufassen, ungefähr Folgendes. Der Wissensstandort Deutschland soll sowas hervorbringen wie die kontinuierliche Erzeugung von Wissenschaftsvorsprüngen. Wir müssen immer vorne dran sein mit den Ergebnissen, die wir dem Kapital, den Unternehmen zur Verfügung stellen können. Der Brain Drain von einem Land zum anderen soll möglichst nicht von Deutschland nach in die USA, sondern umgekehrt stattfinden. Auch das ist in diesem Programm inbegriffen. Und dafür muss der Betrieb erstens anders finanziert werden und zweitens ziemlich gründlich umgekrempelt werden. Unter dem Vergleich mit den USA wollen es die deutschen Politiker da eben nicht tun. Das ist das Vorbild, das ist das Land, an dem man sich misst und dessen Vorgehensweisen man deswegen auch zum Maß und Maßstab dafür nimmt, wie das auch in Deutschland in Zukunft zuzugehen hat. Die Kritik setzt an genau der Tatsache, die ich eingangs erläutert habe, nämlich genau daran, dass der Staat die Hochschulen aus dem Markt, aus der Konkurrenz rausgenommen hat, sie als eigene getrennte Sphäre organisiert hat, gerade darin sie für den ökonomischen Fortschritt des Landes nützlich gemacht hat. Das wird jetzt als Weltfremdheit, als fehlender Praxisbezug, als fehlende Anbindung an die Erfordernisse dieser Konkurrenz gegeißelt. Und deswegen soll jetzt im Wissenschaftsbetrieb selber in allen Abteilungen mehr Konkurrenz herrschen. Ich will dazu mal ein Zitat aus dieser Broschüre "An unseren Hochschulen bewegt sich etwas" vom Juni 2002 vorlesen, um einen kurzen Eindruck davon zu geben, was da überhaupt, wie da der Gedankengang geht. Da steht: Ziel der 98er Novelle des Hochschulrahmengesetzes waren die Leistungsorientierung der Hochschulfinanzierung, die Evaluation von Forschung und Lehre, die Akkreditierung von Studiengängen, die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen, eine weitgehende Deregulierung des Bundesrechts zugunsten von mehr Autonomie, Profilbildung und Wettbewerb der Hochschulen. Leistungsorientierung der Hochschulfinanzierung soll heißen, wie der Staat sein Geld vergibt. Das will er in Zukunft danach entscheiden, ob die Hochschulen an einem von ihm selbst aufgestellten Leistungskatalog gemessen mehr oder weniger bringen. Die Evaluation von Forschung und Lehre soll nicht mehr den Universitäten alleine überlassen werden, sondern von außeruniversitären Gremien vorgenommen werden. Und neue Studiengänge sollen für das arbeitsmarktorientiertere Studieren der Studenten sorgen. Das versteht die Broschüre unter Wettbewerb der Hochschulen. Und der Leitgedanke dieser ganzen Argumentation ist, wo mehr Markt ist, ist mehr Effizienz. Dazu zwei Überlegungen. Erstens ist dieser Gedanke, wo mehr Markt ist, da ist mehr Effizienz, selber eine Ideologie über den Markt und keine Bestimmung dessen, was er tatsächlich ist und leistet. Verdankt sich selbst einer volkswirtschaftlichen Theorie, die sich Allokationstheorie nennt und wo die Behauptung aufgestellt wird, wo Markt herrscht, landet immer alles, was in der Gesellschaft produziert und gebraucht wird, am richtigen Platz. Das ist ja schon empirisch eindeutig unwahr und das ist ja auch kein Wunder, weil die wirkliche kapitalistische Effizienz ja die Effizienz des Gewinnemachens ist. Und wo Gewinne sich auf einer Seite anhäufen, finden auf der anderen Seite Pleite, Arbeitslosigkeit und Vernichtung von Produktivkräften statt. Der Markt ist eben kein Leistungssteigerungsmittel im Sinne von der Beste gewinnt, sondern ist die Konkurrenz um Gewinn. Und wo es Gewinner gibt, da gibt es eben auch Verlierer. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Bildungspolitiker natürlich auch nicht wirklich einen Markt an den Hochschulen einführen. Unis werden nicht zu Unternehmen, die produzieren nicht Waren, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Hochschulen gehen auch nicht pleite und sie konkurrieren auch nicht um zahlungskräftige Kundschaft. Was die Bildungspolitik wirklich macht, wenn sie einen Markt oder einen Wettbewerb an den Universitäten inszeniert, und ich unterstreiche da wirklich das Wort inszeniert, dann schätzt sie eigentlich was ganz anderes am Markt als seine Effizienz. Sie schätzen seinen Zwangscharakter. Bildungspolitiker schätzen am Markt das Moment der Unsicherheit, den er produziert. Geld bzw. dessen Vorenthalten soll Rektoren, Professoren, Studenten im wohlverstandenen Eigeninteresse zum Erbringen eben der Leistung animieren, die der Staat im Interesse des Standortes von ihnen will. Und dafür inszeniert der Staat einen Markt und überlässt nicht die Universität tatsächlich dem Gewinnerwirtschaftungsprinzip. Wie sollte das auch gehen? Leistungsorientierte Finanzierung, habe ich schon gesagt. Die Universitäten dürfen um staatliche Mittel konkurrieren mit Profilbildung und Konzentration auf bestimmte Studiengänge. Das Geld, was sie dafür kriegen, wird im staatlichen Haushalt eingesetzt. Und eins erledigt dieser Punkt auf jeden Fall schon mal. Die Bewältigung der staatlich geplanten Mittelknappheit wird zur Aufgabe der Schulen, der Hochschulen gemacht. Das ist schon eine der wesentlichen Leistungen des neuen Hochschulgesetzes. Es wird in der Tat in einer Abteilung andererseits mehr Geld ausgegeben, nämlich in der Abteilung Förderung von Zukunftsforschung. Es werden Exzellenzzentren eingerichtet. Gestern habe ich gerade in der Zeitung gelesen, eins davon soll in Dresden entstehen. Solche Exzellenzzentren haben die Aufgabe, besonders, wie es heißt, begabte Nachwuchsforscher bei sich zu sammeln und sie an Projekte zu setzen, die die gewünschte Wettbewerbsfähigkeit voranbringen. In die gleiche Kerbe schlägt die größere Betonung von Drittmittelfinanzierung. Bestandteile des Universitätshaushalts werden davon abhängig gemacht, dass Fachbereiche oder Professoren ein gesellschaftliches Interesse ausfindig machen, das Geld für Forschung spendiert. Auf diese Weise schlägt der Staat zwei Fliegen mit einer Klappe. Unternehmen oder Institutionen finanzieren die Forschung und die ist damit unmittelbar auf Nützlichkeit und Verwertbarkeit verpflichtet. Mit dem schlichten Argument, nützliches Wissen ist das, was Geld bringt, und dann ist es Und der Beweis der Nützlichkeit liegt einzig und allein darin, dass Leute, die welches haben, bereit sind, das auch dafür springen zu lassen. Drittens, neue Studiengänge und Elite-Universitäten. Die neuen Studiengänge haben ihre Praxisrelevanz im Wesentlichen erstmal darin, dass sie verkürzt werden. Das stößt zum Teil auf Schwierigkeiten bei der Bewältigung des fachlichen Stoffs, jedenfalls hauptsächlich bei den Naturwissenschaften. Bei den Geisteswissenschaften ist das weniger ein Problem. Die schlichte Praxisrelevanz, die damit gegeben sein soll, liegt darin, dass man erstens damit die Leute schneller und mit weniger Geld, wenigem staatlichem Aufwand auf den Arbeitsmarkt bringt und dir das Verhältnis zwischen unproduktiver und produktiver Lebenszeit verbessert wird. Und der Blick über die Grenzen in die angelsächsischen Länder zeigt ja auch, dass man die Mehrheit des akademischen Nachwuchses auch in 3 Jahren dahin bringen kann, dass sie die Aufgaben erfüllen können, die Unternehmen und der Staat von ihnen will. Das wird ergänzt um diese sogenannten Elite-Unis. Und mit Elite-Unis bekennt sich die Bildungspolitik jetzt mal ausdrücklich dazu, dass das Ziel und der Zweck von Ausbildung nicht die Vermittlung von Wissen, sondern die Herstellung von Unterschieden ist. Unterschieden zwischen einem wissenschaftlich gebildeten Führungspersonal, das auf diese Elite-Universitäten gehen darf, und dem großen Rest, der eben kürzer und billiger auf den Arbeitsmarkt gebracht werden kann. Der staatliche Plan, Elite-Universitäten einzurichten, bekennt sich eben sehr offen zu der Rolle, die das Wissen als Ressource für die kapitalistische Nation spielt. Eine zusätzliche Sortierung unter den besser Gebildeten soll diejenigen hervorbringen, die die hohen Verantwortungsposten in Forschung und Entwicklung und entsprechenden staatlichen und unternehmerischen Positionen ausfüllen. Sie sollen sich von einer großen Masse unterscheiden, die entsprechende Ausbildungselemente nicht mehr benötigt. Und das ist die Art und Weise, wie der Staat sich heutzutage ganz ausdrücklich zu dem Programm bekennt, was ich im ersten Teil ausgeführt habe. Allgemein verfügbares Wissen ist kapitalistisch wertlos. Nur der monopolisierte Wissensvorsprung nutzt, und nur dieser Vorsprung lässt sich in einen Extravorteil ummünzen, mit dem Deutschland diesen Wettbewerb gewinnen will. Und ein Wissenschaftsbetrieb, der diese Sorte exklusives Wissen produziert, will man sich heranziehen, und für diese Sorte Wissensvermittlung braucht es in der Tat wesentlich weniger Leute als die, die bislang sich an den Universitäten tummeln. Das Ganze wird ergänzt durch den Hauptangriffspunkt des jetzigen studentischen Protests, die Studiengebühren. Und zu dem als Programmpunkt dieser ganzen Reform möchte ich noch einige Worte sagen. Der erste Zweck von Studiengebühren ist offensichtlich, sie verteuern das Studium und entlasten damit den Bildungsetat. Das ist aber nicht der einzige Zweck, den die neue Bildungspolitik mit diesem Programm verfolgt. Sie sollen gleichzeitig ausdrücklich als Anstachelung zum Fleiß wirken. Auch von dem Gedanken her, wer zahlt, ist richtig motiviert und der will dann auch was leisten. Mit der Einführung von Studiengebühren fordert der Staat die Studenten dazu auf oder setzt sie unter den Zwang, sich selbst als das zu behandeln, als was er sie sieht, nämlich als das, was die Betriebswirtschaftslehre heutzutage inzwischen Humankapital nennt. Alle Bestandteile der Ausbildung, was man studiert, man muss ja jetzt ja was studieren, womit man hinterher auf jeden Fall einen Job kriegt, sonst kann man ja die Studiengebühren nicht zurückzahlen. Und dass die Leute in ihrer großen Mehrheit das nicht aus eigener Tasche zahlen, sondern dafür Schulden machen müssen, ist im Programm inbegriffen. große Versicherungsgesellschaften haben dafür ja schon neue Kreditprogramme aufgelegt. Also was man studiert, wie lange man sich ein Studium leistet, wie man es finanziert, all das hat man jetzt der Berechnung auszusetzen, dass das Studium eine Investition in das eigene zukünftige Humankapital ist, dass man also auch so und dort studieren muss, dass man hinterher auf dem Markt was wird, mit dem man dieses Geld zurückzahlen kann. Und damit schafft der Staat tatsächlich einen neuen Status in der Bildungskonkurrenz. Und dieser neue Status hat auch, da haben die Studenten vollkommen recht, selbstverständlich soziale Konsequenzen, wie überhaupt das ganze Bildungssystem lauter soziale Konsequenzen hat, weil es von Anfang an die Frage, wie lange man die Kinder auf die Schule gehen lässt und die Heranwachsenden oder studieren lässt, für alle Familien immer schon eine finanzielle Frage ist. Das Ausbildungssystem ist seiner Gänze nach ein sozialer Numerus Clausus und er fängt nicht erst damit an, dass Studiengebühren eingeführt werden. Wenn der Staat also diesen Gesichtspunkt, den er schon immer in seinem Bildungswesen kennt, mit neuer Härte an seine Hochschulen anlegt, dann stellt er eben auch klar, was er von seinen studierten Menschen will. Studium, sagt die Bildungspolitik, ist nicht eine Zeit freien Lernens, sondern eine Zeit des Strebens nach Höherem, dass man sich was kosten lässt und dass man deswegen auch verdient hat. Moderne Studenten sollen sich als etwas Besseres verstehen und etwas Besseres sein wollen und dafür in sich investieren. Und dafür werden sie ja schließlich auch ausgebildet. Also sollen sie sich auch den entsprechenden Geist zulegen. Erstens sich reinhängen, sich ganz aufs Konkurrieren und besser sein als andere konzentrieren. Und zweitens dann auch glauben, dass sie den Aufstieg verdient haben, wenn sie ihn denn schaffen und selber schuld sind, wenn sie versagen. Auch hier bekennt sich der Staat also ohne Schönfärberei zum Zweck seines Bildungswesens, zur Instrumentalisierung von Wissen und Wissensvermittlung für die Zwecke von Staat und Kapital, zum Charakter seiner Bildung, das Mittel als Mittel Leute von anerkannten Laufbahnen des Wissenserwerbs auszuschließen und nur in dem Maße und in dem Umfang zukommen zu lassen, wie er selber bzw. der von ihm gesetzlich eingerichtete und organisierte Arbeitsmarkt das verlangen und brauchen. Alles andere, was man sonst vielleicht noch wissen und lernen könnte, ist Luxus und überflüssiger Kram. Und mit diesem Standpunkt macht die Bildungspolitik heute nun wirklich ziemlich ernst. Insofern muss man sagen, trifft es durchaus etwas, wenn der Protest der Studenten feststellt, hier wird ja ein Stück weit der wahren Charakter von Bildung betont, herausgekehrt, in anderer Weise, als das bisher der Fall war. Forschung, Ausbildung werden mit einem Geldpreis versehen, staatlicherseits, den man sich verdienen muss mit der Universität, mit den entsprechenden Schwerpunkten und als Student mit den entsprechenden ausbildungsmäßigen Leistungen. Nur, wenn man das schon feststellt, dann ist es verkehrt, meines Erachtens, daraus einen Gegensatz zu machen zu dem, was Bildung eigentlich zu sein hätte. Wenn Studenten auf Demonstrationen die Parole verkünden, Bildung ist keine Ware, Ausrufungszeichen, dann meinen sie ja nicht, dass es keine ist, ist es ja eben tatsächlich auch nicht, aber das wäre ja keine Erwähnung wert, sondern sie meinen ja, Bildung soll keine sein, soll keine werden. Bildung kriegt in diesem Satz ein großes Plus und Ware kriegt ein Minus. Wobei die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Parole gehört habe, die war, warum jetzt plötzlich die Ware in einen schlechten Ruf kommt. Ansonsten, für für sehr viele, alle eigentlich elementaren Bedürfnisse des Menschen, empfinden es die gleichen Leute ja offenbar als vollkommen selbstverständlich, dass sie Waren sind, also dass man hierzulande nicht essen, wohnen, in Urlaub fahren, Sport treiben oder sonst was kann, ohne über Geld zu verfügen. Alles Geld, was man hat, man nur dadurch und dafür bekommt, dass man einerseits für die Gewinne anderer arbeitet und zweitens das Geld dann wieder bei den Unternehmen als Mittel ihres Gewinns abliefert. Das finden diejenigen, die sagen, Bildung soll keine Ware werden, offenbar völlig normal und gar nicht kritikabel. Zum Kritiker des Warencharakters werden sie bei Gütern, von denen sie meinen, die müssten doch vom Staat unentgeltlich als Mittel gesellschaftlicher Versorgung bereitgestellt werden. Und wer sich die Sache so zurechtlegt, was der Staat an Leistungen zur Verfügung stellt, ist Versorgung. Und was Kapitalisten zur Verfügung stellen, sind aus privater Geldgier produzierte Mittel des Gewinnemachens. Da macht einem ein Gegensatz zwischen der staatlichen Organisation von Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen und den kapitalistischen, der so einfach nicht stimmt. Wenn der Staat, und das gilt eben auch für die Bildung, Bereiche gesellschaftlichen Produzierens und gesellschaftlichen Arbeitens aus der Konkurrenz herausnimmt, dann tut er das nicht deswegen, weil er der Auffassung ist, die wären zu schade dafür, sondern weil er das für die geeignete Art und Weise hält, diese Leistung seinem kapitalistischen Wachstum zur Verfügung zu stellen. Er hat es also auch in der Hand und er hat auch die Freiheit dazu, diese einmal getroffene Entscheidung zu revidieren. Privatisierung heißt das Programm, was ja schon in einigen Bereichen unserer Gesellschaft vom Staat durchgeführt worden ist. Der alte Grund, weswegen er solche Bereiche organisiert hat, ist entfallen. Mit solchen Produkten und gesellschaftlichen Tätigkeiten lässt sich erfolgreich Gewinn machen. Und wenn Staaten diesen Zeitpunkt für gekommen sehen, entlassen sie dann eben auch das Telefonieren, das Bahnfahren und das Briefe verschicken in die Sphäre der freien Konkurrenz, entlasten damit ihren Haushalt und machen aus einem vorherigen Kostenbestandteil ihres Haushalts einen Beitrag zum nationalen Kapitalwachstum. Es handelt sich hier also gar nicht um einen Gegensatz von Versorgung mit hohen und wichtigen Gütern einerseits und bloß privater Berechnung andererseits. Es handelt sich um eine schlichte Funktionsbestimmung des Staates bezogen auf die Frage, welche Dienstleistungen am Kapital mache ich besser selber und welche überlasse ich den Kapitalisten, weil sie, indem sie damit Gewinne machen, die Versorgung hinkriegen, die ich in der Gesellschaft für notwendig und ausreichend empfinde. Und wenn dann viele Leute aus dieser Versorgung rausfallen, ja, dann ist das eben die ökonomische Konkurrenz und dann haben sie eben Pech gehabt. Das macht der Staat aktuell mit der Hochschulreform, wie gesagt, nicht. Aber ich wollte nicht behauptet haben, dass er das nicht machen könnte. Und ich wollte vor allen Dingen ein paar Worte gesagt haben gegen die Vorstellung, dass wenn er das dann ein Stück weit tut, er damit gegen einen Auftrag verstößt, den er eigentlich hätte, nämlich seinen Gesellschaftsmitgliedern nützliche Dienste bereitzustellen. Er selber sieht die Sache nicht so, er behandelt sie auch nicht so und deswegen sollte man ihm auch nicht gute Absichten an Stellen unterstellen, wo sie schlicht und einfach nicht vorliegen. Gut, damit bin ich am Ende. Und alles, was vielleicht noch in einzelnen Punkten zu sagen wäre, will ich jetzt der Diskussion überlassen. Ja. War ja auch ein bisschen viel. Ich möchte vielleicht erstmal Ja, das ist richtig. Ich habe nicht gesagt, nicht von Wissenschaftlern, sondern nicht nach Maßgabe wissenschaftlicher Einsichten. Darf ich gleich mal dazu was sagen? Also mehrere Punkte. Ich will versuchen, das nacheinander abzuhandeln, was Sie eingewandt haben. Ich habe nicht, da bin ich missverstanden worden, ich habe nicht gesagt, dass Wissenschaft immer schon eine Ware war. Ich habe gesagt, dass die Produktion von Wissenschaft immer schon vom Staat her gesehen ein Dienst an der Warenproduktion, als Dienst an der Warenproduktion gemeint war. Und ich will das mal nur einfach mal an den Beispielen sagen, die Sie gebracht haben. Selbstverständlich, das ist so. Das widerspricht dem, was ich gesagt habe, erstmal gar nicht. Natürlich ist es so, dass Naturwissenschaftler, die was rauskriegen, das veröffentlichen können und sie können es auch für sich behalten. Worum es mir ging, war, dass neben der Freude an purer Erkenntnis irgendwie der Witz an naturwissenschaftlicher Erkenntnis ja schon das ist, die Frage, die Freiheit, die sich eine Gesellschaft damit mit der Erkenntnis der Naturgesetze verschafft, darüber zu entscheiden, wie sie das gesellschaftliche Leben im weitesten Sinne einrichten will. Dafür ist die Naturwissenschaft ein Mittel. Wenn ich weiß, warum naturmäßig was wie funktioniert, um das blöde Wort zu benutzen, dann kann ich eben bewusst, absichtsvoll Naturwirkung herstellen, dann kann ich auch Naturwirkung bekämpfen und vermeiden, zum Beispiel in der ganzen medizinischen Forschung, die mir nicht passen. So. Es ist jetzt ein schwacher Trost, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber es ist ein schwacher Trost für einen Naturwissenschaftler, der sagt, ja, ich finde das eigentlich nicht so gut. Ich forsche hier vor mich hin, kriege lauter wunderschöne Sachen raus und ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich das veröffentliche, ist es, und zwar völlig unabhängig von meiner eigenen privaten und individuellen Zielsetzung, automatisch durch das gegebene politökonomische System ein Mittel für Interessen und Zwecke, die ich gar nicht teile. Es hat ja sogar Naturwissenschaftler in der langen Geschichte der naturwissenschaftlichen Forschung gegeben, die aus diesem Umstand einen Übergang gemacht haben und gesagt haben, Naturwissenschaftler müssen Verantwortung für die Verwendung ihrer Ergebnisse zeitigen. Ich weiß nicht, warum sie müssen sich quasi dafür zuständig erklären, für die Frage, was wird eigentlich mit ihren Erkenntnissen gemacht. Ich hatte einen sehr geschätzten, inzwischen leider verstorbenen Kollegen an der Bremer Universität, der sein ganzes Wissen über Physik in den Dienst der Anti-Atombewegung gestellt hat. Sie wissen schon, dass man das zwar machen kann, und der Jens Scheer hat das gemacht, Sie wissen aber auch, was jemand wie Jens Scheer sich auf der Grundlage dann für Konsequenzen seiner Aufsichtsbehörde einhandelt. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht geht. Ich habe nur gesagt, es ist von Staats wegen nicht vorgesehen. Und wenn tatsächlich mal eine Ausnahmeerscheinung wie der das macht, quasi allen Ernstes sich auf den Standpunkt stellt, mein Wissen über Atomphysik, das verwende ich nicht dazu, um den Ausbau der deutschen Atomindustrie zu unterstützen, sondern das verwende ich dazu, um der Anti-AKW-Bewegung Munition gegen AKWs zu geben, dann hat er relativ schnell Schwierigkeiten mit seinen Aufsichtsbehörden bekommen. Ich kann Ihnen noch zig andere solcher Fälle erzählen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den USA und sonst wie. Es ist ein bisschen blauäugig zu sagen, weil der einzelne Naturwissenschaftler doch auch einfach sowas rauskriegen kann, hätte er damit quasi schon sowas wie ein Mittel in der Hand, dafür zu sorgen, dass aus dem Zeug was anderes gemacht wird, als das, wofür es nun mal in dieser Gesellschaft vorgesehen ist. Also mein Argument ging überhaupt nicht dagegen, dass es solche Erkenntnisse nicht geben kann, sondern mein Argument ging gegen die Vorstellung, dass die Freiheit der Wissenschaft sowas wäre, wie der vom Staat eingerichtete Tummelplatz für freies Denken, wo es dann mehr oder weniger zufällig ist, ob die Ergebnisse in den Händen der richtigen oder in den Händen der verkehrten Leute landet. Das ist überhaupt nicht zufällig. Und das ist erstmal nicht zufällig, weil das vom System des Privateigentums so eingerichtet ist. Und das ist zweitens nicht zufällig, weil es außerdem auch noch die nette Bestimmung in der Verfassung gibt, dass die Freiheit der Forschung nicht von der Treue zur Verfassung entbindet. Und Sie können sich gut vorstellen, warum der Verfassungsgeber das wohl in die Verfassung reingeschrieben hat. Weil er nämlich selber von einem Gegensatz weiß zwischen dem freien Nachdenken in einer Sache und den erstens wissenschaftlichen und dann politischen Konsequenzen, die man aus den Ergebnissen seines Wissens zieht. So, das ist das Erste. Was die Geisteswissenschaften angeht, da möchte ich mal zu der Kritik, ich weiß, dass es dass kritische Theorie gelehrt wird. Ich weiß auch, dass es auch an meiner Universität noch nach wie vor ein paar Dinosaurier gibt, die sogar glatt mit Marxismus beschäftigen. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass das existiert. Ich will nur sagen, die 99,9% der Geisteswissenschaften, die es gibt, hat eine sehr eigentümliche Art und Weise, den Laden hier zu kritisieren. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass die nicht kritisch sei. Ich habe nur gesagt, dass der Maßstab ihrer Kritik sich schon wieder der Frage verdankt, wie man ein bestehendes System des Zusammenlebens, ich drücke es mal absichtlich so wischiwaschi aus, wie es die Geisteswissenschaft selber gerne tut, so verbessern könnte, verändern könnte, dass unter Beibehaltung der wesentlichen Prinzipien dieser Gesellschaftsordnung trotzdem alle damit gut fahren. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel illustrieren, was so richtig zum Schlager geworden ist in der modernen Gesellschaftswissenschaft in den letzten Jahren. Das ist dieses wunderschöne Wort von Beck erfunden, der Risikogesellschaft. Was ist das eigentlich für eine geistige Leistung, das, was aktuell in unserem Land passiert, mit Risikogesellschaft zu bezeichnen? Das ist ein fürchterlich kritisch gemeinter Begriff. Jeder, der diesen Begriff zitiert, findet das fürchterlich kritisch zu sagen, diese Gesellschaft ist ja eine einzige Risikogesellschaft. Erstens leistet dieser Begriff, dass er souverän über die Frage hinweggeht, wer eigentlich nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen Zielen und vor allen Dingen mit welchen politischen Machtmitteln andere Leute in Lagen versetzt, in denen ihr Leben tatsächlich ein einziges Risiko ist. Zweitens setzt er sich also über die Frage hinweg, dass es mit politischer Macht durchgesetzte Interessen sind, gültig mit politischer Macht durchgesetzte gültige Interessen sind, die anderen Leuten Risiken aufhalst. Und sagt einfach, es ist eine Eigenschaft dieser Gesellschaft, die ist eben so. Bei uns ist das alles fürchterlich kompliziert geworden. So, das darf sich jeder, der im Seminar sitzt und dieses Wort hört, darf sich das in seinem Kopf übersetzen in, ja klar, das ist ja heutzutage 1-Euro-Jobs, man weiß ja gar nicht, ob man hinterher auf dem Arbeitsmarkt was findet und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Leistung darin besteht darin, aus einem politisch gewollt hergestellten, also einer politisch gewollt hergestellten Lage, die Leute verarmt, die ein politisches Programm auflegt, das sagt, Deutschland muss im Zusammenhang mit der EU zu einer konkurrierenden ökonomischen und Militärmacht in den USA aufsteigen. Dafür sind die finanziellen Mittel gut angelegt. Deswegen haben sie im Sozialsystem nicht mehr so sehr viel verloren. Aus diesen politisch gewollten Zielen und den Wirkungen, die sie auf die Leute haben, die ihnen unterworfen sind, eine Eigenschaft der vorfindlichen Lage zu machen, bei der jeder sagen darf, ach ja, das ist ja ganz furchtbar, und gleichzeitig sagen soll, aber das ist nun mal heutzutage so. Also insofern halte ich von, wie gesagt, 99,9% dessen, was in der Geisteswissenschaft unter dem Wort Kritik läuft, nichts. Weil diese Kritik immer sich letztlich an der Frage abarbeitet, verhindert die Politik nicht mit ihren Maßnahmen gegen die Leute, dass die noch zu ihr stehen? Macht sie denen nicht das Leben so schwer, dass sie am Ende gar nicht mehr solidarisch sein können? Ja, warum sollen sie denn solidarisch sein? Wer die Frage so stellt, der lebt von einem Ideal des Zusammengehörens von politischer Gewalt und Leuten, die ihr unterworfen sind, und wünscht sich das als ein harmonisches System. Der nimmt alle Härten, die das kapitalistische Erwerbsleben produziert, auch alle Vernichtung von Reichtum, die sie produziert, nimmt er als Problem, dessen man Herr werden muss. Aber als Problem, das nicht darin liegt, wofür und warum hier produziert wird, sondern am falschen Umgang, sei es politisch, sei es ökonomisch, mit den Instrumenten des Produzierens. Das ist zum Beispiel auch eine sehr beliebte Kritik. Das wird jetzt zu weit führen, wenn ich dann auch noch mit den Linken anfange. Also so viel vielleicht erstmal, dass das kritisiert wird in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, streite ich überhaupt nicht ab. Was ich kritisiert habe, waren die Maßstäbe von denen aus und unter denen kritisiert wird. Ja? Ich kritisiere hier, dass wir die ganze Zeit die Ressource nur Bildung und dann die Bildung direkt in die Wirtschaft geführt wird. Und ich sehe hier einen Reduktionismus, in dem ich Ihre Darstellung am Anfang mitverfolgen könnte und zuführen könnte, wie Sie von Bundeskanzler Schröder, wie Sie zu seinen Gedanken entwickelt hat und dann beschlossen hat, also jetzt die Bildungsreform um die Forschung auf der höheren Ebene zu fordern. Dann sehe ich seine Reaktion als nur eine Panikreaktion auf dieses Reduktionismus, den ich hier festgestellt habe. Panikreaktion? Panikreaktion verstehe ich nicht. Ja, jetzt hier sofort, jetzt muss die Gesellschaftsressourcen, also die Bildung und die Forschung und die Gelder, also dafür eingesetzt werden. Also auf das Geld, auf die Wirtschaft und die Wirtschaft auf die Forschung. Das denkt er so, ja. Genau. Und da sehe ich hier eine Art Panikreaktion, weil dieses Reduktionismus, dass die Bildung und die Wirtschaft sind die Ressourcen der Gesellschaft. Aber ich verstehe nicht, was daran Panik sein soll. Ja, ich sehe auch andere Ressourcen, die ebenso wichtig sind. Ich zitiere hier die Klasse Luhmann. Er sieht noch die gesellschaftspolitische, theoretische Identität und Gesellschaft, moralisch-praktische Identität, sind genauso eben Ressourcen der Gesellschaft, Machtressourcen wie die Bildung oder die Wirtschaft. Ja, aber da tut ja die Regierung auch einiges dafür, um die Moral des Volkes so hinzukriegen, dass die sich diesem System fügen. Also das würde ich der Regierung am allerwenigsten vorwerfen, dass sie sich um die moralische Erziehung des Volkes in Sachen Alternativlosigkeit des jetzigen Programms nicht akzeptiert. Kann ich nicht über den Mund sehen, sondern mehr politisch sehen. Ja, ich sehe das ja politisch. Die Beschlüsse im Bundestag, also die Gesetze, ihre Wirkung auf den Einzelnen, auf den Bevölkerung und daraus assoziierte Identität. Das wäre hier eine praktische, theoretische, politische und was man nennt, politische Moral. Wäre das hier ein Gesellschaftsressort? Ich meine hier die gesamte Entwicklung der Bildung und der Kultur in Europa und in Deutschland, dass das hier nicht mehr beachtet wird. Die führen eine Patriotismusdebatte. Die führen eine Multikulti ist gescheitert Debatte. Die hauen auf die Augen mit Nationalismus und Patriotismus, dass der Deutsche das Höchste ist und der Rest nichts verloren hat. Und dann kannst du die Moral wirklich geachtet, die wird auf Vordermann gebracht, das ist eine Kraft. Nämlich genau diese Moral, dass Deutsch und Führung eins sind und dass das auch noch der Eigenschaft ihrer Herkunft ist, Deutsch. Da wird nichts anderes los in der Liebeschilderung. Ich weiß nicht, was Sie mit Identität meinen. Die politisch-theoretische Identität. In der politisch-theoretischen, da haben wir hier eine Menge Entwicklungen, also in der Geschichte, eine Menge von Landschaften, der Form von Ideologien gehabt. Und daraus haben wir entsprechende politische Kultur. Und diese politische Kultur haben wir entsprechende Identität. Der auch eben mit der Bildung, die hier verknüpft ist, also in ihrer gesamten Wert, der nur auf den Wertschöpfung reduziert, aber dann auch das, was mit der Bildung noch zusätzlich entwickelt hat und zusätzlich auch nicht mehr gefährdet ist. Nein, das sehe ich anders. Genau das, was ich über die, ich habe nicht behauptet, um das nochmal klarzustellen, dass die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften oft einen Nutzen für die Wirtschaft reduziert, weil das werden sie auch nicht. Die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften befassen sich noch nach wie vor mit genau den Fragen, die sie eben aufgeworfen haben. Die befassen sich mit ihnen, aber eben in einer sehr zeitgemäßen Form. Zum Beispiel wird an meiner Universität mit Vorliebe die Frage wissenschaftlich diskutiert, können Ethnien zusammenleben, ja oder nein? Was meinen Sie, wo die Wissenschaft diese Frage her hat? Die hat sie sich deswegen ausgedacht, weil sie mitkriegt, dass die Politik in ihrer ganzen Umgang mit der Frage von Inländern und Ausländern gewisse neue Seiten aufzieht. Dass die Politik sich auf den Standpunkt stellt, das ist dem deutschen Volk nicht zuzumuten, wenn lauter Leute in Deutschland wohnen, die, was weiß ich, sich anders anziehen und andere Sachen essen. Die eine Islamdebatte vom Zaun bricht, wo sie die bloße Tatsache, dass Leute einer anderen Religion anhängen, als prinzipielle Störung des Schulfriedens ausmacht und lauter solche Fragen. Aus solchen praktischen politischen Entscheidungen zimmert die Geisteswissenschaft hochtheoretische Fragen, wie zum Beispiel der Inkompatibilität verschiedener Ethnien in engem Raum. Da wird eine geistig-moralische Identität gebildet, bloß was für eine. Also man kann nicht einfach sagen, geistig-moralische Identität ist gut und die wird jetzt zerstört, wenn man sich nicht mal danach erkundigt, was eigentlich der Inhalt dieser geistig-moralischen Identität ist, die da neu gestiftet wird. Das stimmt nicht. Also das halte ich für keine richtige Diagnose. Also ich will Ihnen das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Es ist keineswegs so, dass das, was ich über die Drittmittelforschung gesagt habe, nur gilt für die Naturwissenschaften, sondern es gilt für die Geisteswissenschaften ebenso. Und da haben eine Reihe von großen deutschen Stiftungen, die VW-Stiftung ist dabei und ich glaube die Deutsche Forschungsgemeinschaft und noch so ein paar andere, die haben jetzt ein Programm ausgelobt, in dem sie hervorragende Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften fördern wollen. Und die sollen sich mit genau den Fragen befassen. Die sollen nämlich die Frage untersuchen, wie schaffen wir es, in den Völkern, bei der unterschiedlichen kulturellen Geschichte der verschiedenen Völker Europas, wie schaffen wir es, diese viele verschiedenen Völker zu einem gemeinsamen Staatsvolk Europas zusammenzuführen. Das halte ich, ich weiß nicht, ob Sie eine solche Fragestellung für begrüßenswert halten. Ich halte sie für ziemlich übel, weil sie nämlich erstmal unterschreibt, dass der Beschluss zur Vereinigung der Staaten Europas ein prinzipiell menschenfreundliches Werk ist. Und zweitens sich dann genau die Frage stellt, die ich vorhin gesagt habe, nämlich wie kriegt man die Leute dazu, das einzusehen. Das kann man sehr kompliziert formulieren, simpel formulieren, aber das ist erstmal das, was die Wissenschaft da machen soll. Aber genau das wollte ich auch meinen, die Person, was die Quelle der Macht der Gesellschaft, da sehe ich auch, dass man das so braucht, genauer zu gliedern, zum Beispiel die akademische Kultur, akademische Freiheit, dass man da diesen Oberbegriff man da mehr, dann kann man die Politik und die Politiker von diesen Sofortübergängen von einem Thema zum anderen irgendwie abzuhalten. Dann automatisch natürlich zu diesen Themen kommen. Aber wenn wir dann diese akademische Kultur, akademische Freiheit. Ich schätze die akademische Kultur nicht. Es tut mir schrecklich leid. Insofern kann ich Ihnen nicht ganz folgen. Ich habe ja gesagt, warum ich von der hiesigen akademischen Kultur nichts halte. Und deswegen. Ja. Das will ich deshalb nicht, dass man da die Empathien beginnt, die Werte, die Sprache, die Wörter beginnt, die Kategorien beginnt, dass man da das handeln kann und kommunizieren kann. Das ist unschädlich in diesem Zusammenhang. Kommunikation ist auch, muss ich Ihnen, ich weiß nicht, Sie klingen ein bisschen wie ein Soziologe, ich weiß nicht, ob Sie einer sind. Kommunikation ist kein Zweck. Ne? Kommunikation ist ein Mittel. So. Und Kommunikation, man kann als Unternehmenschef vor seine Belegschaft treten und sagen, tut mir leid, liebe Leute, nächsten Monat werden 3000 von euch auf die Straße gesetzt. Das ist auch Kommunikation. Also es kommt ja schon ein bisschen drauf an, was einer wem warum sagt. Und vor allen Dingen kommt es auch ein bisschen darauf an, welche Mittel einer in der Hand hat, das, was er sagt, tatsächlich auch in praktische Maßnahmen umzusetzen. Deswegen ist ja auch Kommunikation nicht gleich Kommunikation. Wenn ein Schröder eine Rede hält, fällt er auch unter diesen abstrakt-methodischen Begriff Kommunikation. Aber der kündet ein Programm an. Wenn ich hier stehe und Ihnen einen Vortrag halte, muss ich erst mal sagen, wirklich bloße Theorie. Bedauerlicherweise ist aber so. Also ich bin nicht für Kommunikation. Ich bin dafür, dass die Leute, die sich verständigen wollen, die richtigen Gedanken austauschen. Aber warum soll ich denn für Kommunikation sein? Bei vielen Leuten würde ich dann sagen, die sollen lieber mal die Klappe halten. Mein Schlusssatz ist, dass ich meine, das Ganze deutet schon auf eine Art Wovor hat denn ausgerechnet der Kanzler Panik? Wovor? Davor eben, dass Deutschland in den Weltmärkten was verpasst. Und zwar bisher verpasst, weil die Forschung keinen Innovationsmehrwert erbringt. Was ist denn jetzt daran Panik? Deutschland ist eines der reichsten und mächtigsten Länder der Welt. Warum sollte die Regierung da paniken? Ja, eben, das wäre schade, wenn das so. Machen wir mal. Ja, das darf noch ganz kurz. Ja, okay. Also die Antwort auf die Panikfrage ist eigentlich in dem Code der Systems, ja, verankert, dass die Macht halt, wenn die Wirtschaft nicht mehr den Ansprüchen der Konsumgesellschaft, die Wirtschaft gerecht wird, dann fällt die Wut auf die Politik, die das nicht leisten kann. Das ist die spitze Macht der Tag. Daher ist die Panik der Wirtschaft. Aber ich wollte eigentlich wieder ein bisschen zu Ihrem Vortrag zurückkommen. Mhm. Und ich denke, wollte mal einen interessanten Teil rauspicken, und zwar das Google-Zitat. Bitte? Das Zugpferd, das Sie da haben, ja, ist jetzt schon vorne gesetzt. Und Sie sind hier ganz stark eigentlich auch noch drei Punkte: Mündigkeit, Verantwortung und Teilhabe. Und die Teilhabe, die darf ich inzwischen die ganze Zeit auf der Zunge, weil während ich mich also zur Mündigkeit würde ich sagen, Sie haben gesagt, Mündigkeit wurde zu. Mhm. Und auch Verantwortung wurde zu. Mhm. Aber selbst. Selbst natürlich, ja. Aus eigener Motivation. Also, man, ja, man möchte eben diese Verantwortung übernehmen in der Vorausgabe, wie sie bereits besteht und in der Schriftdiskurs. Also in der Sammlung. Aber wenn Sie den Progress, ich weiß nicht, ich nehme an, Sie haben es nicht näher verfolgt. Doch, habe ich. Gut, zu dem ersten Punkt mit der Panik. Das ist auch wieder so ein schönes Wort, ein schönes politologisches Wort, Machterhalt. Die bürgerliche Wissenschaft hat eine perfekte Begabung dafür, methodische Begriffe als Ziele darzustellen. Natürlich wollen Politiker, wenn sie in der Macht sind, diese behalten. Aber die eigentlich spannende Frage ist doch, Macht ist, um es mal ganz banal zu sagen, immer ein gesellschaftliches Verhältnis. Macht hat man über Leute für etwas. Und wenn ich also sage, klar, eine Partei, die an der Macht ist, will sie gern behalten, dann ist das eigentlich eine ziemlich banale Feststellung, die erst dann spannend und interessant wird, wenn ich mir dann anschaue, wofür setzt sie ihre Macht an? Über wen hat sie denn Macht? Wodurch hat sie denn über die Leute Macht? Mit welchen Mitteln, mit welchen Instrumenten? Wie setzt sie diese Macht ein und was will sie mit dem Einsatz ihrer Macht erreichen? Also insofern stimmt es zwar, was Sie sagen, dass in der politologischen Denke das Ganze immer quasi von dem Standpunkt aus betrachtet wird, der Politik ein Problem anzudichten. In dem Moment, wo sie Sachen macht, die man einem selber nicht gefallen, da wird nicht einfach gesagt, ja, dann, was haben die sich dabei gedacht? Was wollen sie? Und was sind die Wirkungen? Sondern es wird quasi unterstellt, dass das die Politik eigentlich gar nicht wollen kann, weil man selber das unvernünftig findet. Also der wahre Grund in ihren Maßnahmen gar nicht die Maßnahmen sind, sondern der dahinterliegende Zweck, Macht zu erhalten. Und das stellt die Sache schlicht und einfach auf den Kopf. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Also es ist eben der Konzept, von daher ist es folgerichtig, die Frage aufzuwerfen, wenn die Weltvertreter etwas anderes postulieren und durchführen, als das, was ich richtig finde, das dann halt ein Problem schafft. Ja, Probleme schaffen sie sich dann, wenn die Leute, die sie mit ihren Maßnahmen beglücken, das auch so sehen und sich dagegen wehren. Aber das ist ja dann eine Frage, wie sie dann mit diesem Widerstand, so er dann auftritt, umgehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik gegenüber der Opposition, die es heutzutage gegen ihre Maßnahmen gibt, so ganz fürchterlich in Panik verfallen würde. Ja, Ja, eben. Also, was heißt systemkonforme Opposition? Sicher nicht. Sie wissen ja vielleicht, wie die SPD-Regierung mit den Montagsdemonstrationen umgegangen sind. Und die sind ja nun systemkonform genug gewesen. Der Standpunkt war, wir haben das beschlossen und wenn ihr dann trotzdem noch auf die Straße geht, dann seid ihr unvernünftig und habt die Klappe zu halten. Ich bitte Sie. Das ist ein politischer Umgang mit Opposition. Und da muss sie offenbar gar nicht fürchterlich systemkritisch sein, um sich dieser Art von Reaktion einzuhandeln. Also von Panik kann ich da von hinten und vorne nichts entdecken. Aber vielleicht nochmal zu dem zweiten Punkt. Ich bestreite Ihnen überhaupt nicht, dass die Studenten, die einen solchen Satz hinschreiben, sich was anderes dabei denken, als der Schröder damit meint, wenn er so einen Satz sagt. Nur, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass das Anfüllen von Begriffen mit alternativen Inhalten eine nicht besonders taugliche Art und Weise der Kritik ist. Ich will das nochmal an diesen drei Begriffen zeigen. Wenn jemand sagt, ich stelle mir unter Partizipation was anderes vor als das, wie sie von oben gewollt ist, dann mag er das ja gerne tun, dann ist es seine geistige Freiheit und seine subjektive Leistung, sich ein schönes Bild zu machen, was eben der Realität nicht entspricht. In dem Moment, wo Leute tatsächlich, auch solche Fälle soll es ja auch in unserem Land gegeben haben, bestehende Institutionen, die für einen bestimmten Zweck eingerichtet sind, für Zwecke missbrauchen, für die sie nicht eingerichtet sind, dann kriegen sie es mit der Staatsgewalt zu tun. Und das gilt sogar für so erstmal total systemkonforme Einrichtungen wie betriebliche Mitbestimmung. Also ist es ziemlich untauglich, ein Wort zu benutzen, was sich ausdrücklich dem Wortsinn nach positiv auf eine Institution bezieht. Wenn ich an etwas teilnehmen will, dann billige ich das, an dem ich teilnehme, dann will ich es nicht stören. Mit dem Hintergedanken, dass ich Teilnahme eigentlich als Störung meine. Dann, warum sage ich denn nicht Störung, wenn ich Störung meine? Also was jetzt, frage ich dann, will man sich bloß ein schönes Bild davon machen, dass Teilhabe doch noch was anderes sein könnte, als das, was sie tatsächlich ist? Oder meint man eigentlich das Gegenteil, nämlich die hier vorfindlichen Institutionen behaupten zwar, dass sie Teilhabe ermöglichen, in Wirklichkeit legen sie ein auf Verfahren fest, in dem man sich letztlich den Entscheidungen zu unterwerfen hat, aber eben mit der eigenen Leistung. Wenn das auch noch eine Agitation in Richtung Studenten sein soll, die jetzt sagen sollen, da sind sie aber schwer dagegen, dass mit Studenten so umgegangen sind, finde ich das eine ziemlich unbrauchbare Tour. Ausgerechnet die schönen Begriffe zu nehmen, die jeder Sozialkundelehrer zum Lob der Demokratie auf der Platte hat. Ja, Sie hatten sich doch nochmal gemeldet. Bitte? Das erinnert mich fatal an ein Argument, was ich schon öfter gehört habe, dass die Tatsache, dass es noch Leute gibt, die das System kritisieren, der Beweis dafür ist, dass das System eine prima Einrichtung ist, weil es gibt ja auch welche, wo man gleich eingesperrt wird. Mit dem Argument sollten Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Demokratie ist sehr großzügig. Das soll Kapitalismuskritik gewesen sein, genau. Da lache ich ja laut. Also diese der Partikularinteressen, Sie haben am Anfang so gemeint, dass sie nicht unbedingt Ursache werden in der Sache. Wenn ich da politologisch denke, dann kann ich das nicht weglassen. Ich denke auch nicht politologisch. Also dazu nochmal, aber als. Verstehen Sie, das ist ein bisschen wieder die Frage von Begriffen. Sachlich genommen muss man, wenn man die Frage aufwirft, ob man eine Sache einer anderen angemessen findet, fragt man nach dem, ich drück's jetzt mal wissenschaftsimmanent aus und dann hinterher in der Sache, fragt man nach dem Zusammenpassen von einem Ziel und einem Mittel. Sie stellen die Frage so, wenn Sie fragen, ob ich das angemessen finde, als ob Sie mich fragen würden, ob ich das billige. So, das sind aber zwei völlig verschiedene Sachen. Wenn ich sage, in der Tat, von dem her, was dieser Staat wirtschafts- und gesellschaftspolitisch will, was sein Programm ist, ist die jetzige Reform total angemessen. Dann rede ich über das Verhältnis dieses Programms zum Programm des Staates. Habe aber erstmal nur gesagt, dass das seinem Ziel angemessen ist und überhaupt nicht gesagt, dass ich dieses Ziel billige. Also das ist, aber das dachte ich wäre deutlich geworden. Ja klar ist es angemessen, wenn man in der jetzigen weltpolitischen und weltmarktmäßigen Lage als auch noch als europäische Führungsmacht an der Spitze bleiben will, dann muss man genau das machen, was sie ja dann im Bildungssystem machen. Aber das spricht ja dann eher gegen diese Ziele und nicht gegen die und nicht ist kein Beweis für die Tatsache, dass sie alles verkehrt machen. Also was ich hier kritisiere, dass sie nicht zu viel ist von rein und zu wenig von rein. Also die Resonanzfragen, dass sie genau messen werden, auch vorrationalisieren. Und was die Rolle der partikularen Interessen angeht, wissen Sie, das ist auch wieder so eine Sache. Das hängt immer ein bisschen davon ab, auf welche die Politik warum hört. Ne? Für partikulare Interessen gibt es viele. Aber die bloße Tatsache, dass sie partikular sind, macht aus ihnen gegenüber der Politik kein Argument. Dass der Standpunkt, den Unternehmer oder Unternehmensverbände in diesen Fragen haben, sich mit denen des Staates in dieser Frage weitgehend deckt, das hat erstmal den banalen Grund, dass der Reichtum der Nationen steht und fällt mit dem Reichtum der Unternehmen, die in diesem Lande und von diesem Lande aus wirtschaften. Das ist halt so. Der Staatshaushalt bestimmt sich dadurch, die Stellung der Währung in der Währungskonkurrenz bestimmt sich dadurch, die Fähigkeit des eigenen Landes, andere Staaten durch sich über Kredit von sich abhängig zu machen, die militärische Ausstattung, die man hat, um dann in Afghanistan und anderswo mitzumischen, all das hängt davon ab, dass die Wirtschaft die entsprechenden Mittel einspielt. Das soll sie tun. Früher sagte man da Imperialismus dazu, aber das ist heutzutage nicht mehr so modern. Ja. Bitte? Für welche Frage? Das ist ein bisschen komische Frage, die Sie mir stellen, wenn ich jetzt gerade anderthalb oder zwei Stunden lang gesagt habe, was mir an dieser Wissenschaft nicht passt. Nachdenken über die kann jeder. Es ist natürlich schon so, dass dazu wahrscheinlich Leute mehr Zeit haben, die auch noch das Glück haben, dann einen solchen Posten zu haben. Es ist aber nicht das Normale. Und ansonsten kann ich nur sagen, habe ich meine Kritik an diesem Flugblatt und an der Stoßrichtung der studentischen Proteste, die ich zugegebenermaßen im Wesentlichen aus der Bremer Erfahrung kenne und nicht so sehr aus der hiesigen, aber die Positionen, die da vertreten werden, sind so ungefähr die gleichen. Habe ich die Kritik an dem Flugblatt deswegen gemacht, weil ich es unzweckmäßig finde, dass Leute sich einerseits über die Tatsache beschweren, dass der Staat ihnen das Studieren und das Leben schwerer macht und das andererseits mit Argumenten tun, die, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, lauter Einfallstore für die andere Seite sind, zu sagen, ja genau, wenn ihr verantwortungsvoll in dieser Gesellschaft höhere Posten übernehmen wollt, wenn ihr mündig, und mündig heißt ja, das ist ja sowieso so eine ekelhafte Aufforderung, wenn ihr verantwortungsvoll über Gesellschaft nachdenken wollt, dann müsst ihr auch einsehen, dass erstens die staatlichen Kassen leer sind, zweitens nicht immer die Sekretärinnen für die Kinder vom Chef die Ausbildung bezahlen sollen und die ganzen Argumente, die man von der anderen Seite kennt. Also entweder man nimmt das Programm des Staates mal zur Kenntnis, und das habe ich heute versucht darzustellen, dann ist die Kritik an Studiengebühren eine andere, und die habe ich auch dargestellt, als die, die hier in dem Flugblatt geliefert wird. Und hier in dem Flugblatt wird im Grunde die ganze Hochschulreform insofern bagatellisiert und verharmlost, als sie als bloße Abweichung einer eigentlich guten staatlichen Absicht, die ja irgendwann mal gehabt haben soll, oder das Bildungssystem eingerichtet wird, thematisiert wird. Und das wollte ich kritisieren, weil ich das für verkehrt halte. Ja, okay. Also dann haben Sie die kritisiert und also die falsche kritisiert, aber durch zweimal. Ach, das werfen Sie doch anderen Wissenschaftlern, zu denen Sie ins Seminar gehen, auch nicht vor. Aber das ist dabei nichts Positives vor. Also wir können nicht hingehen und die letzten Protest von Steuern aufschreiben, okay, wir wollen jetzt Weltkommunismus, ja. Ich finde den erstens mal brauche ich Ihnen die nicht aufzuzählen, weil die jeder kennt, und zweitens schließe ich aus der schlichten Tatsache, übrigens wird sie sich ja auch in dem Besuch dieser Veranstaltung niederschlägt, dass erstens das Gros der Studenten sowieso schon sich auf den Standpunkt eingestellt hat, ja, wenn der Staat mehr verlangt, muss ich mich nach der Decke strecken. Und die dies nicht tun, es offenbar gar nicht für nötig befinden, obwohl sie das ja durchaus könnten, sich mal ein paar weitergehende Gedanken zum Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung zu machen, zumindest nicht, was ich da so bisher an Artikeln und so weiter zu gelesen habe. Sie können mir glauben, ich habe da sehr viel drüber gelesen. Ziehe ich aus dieser Tatsache nicht die Konsequenz zu sagen, dann erzähle ich auch gleich nichts mehr, weil es kommen immer nur 20. Was soll ich denn dazu weiter sagen? Bitte? Das ist doch ein Quatsch. Das ist eben die Voraussetzung dafür, dass man sich überlegen kann, an welcher Stelle wo, mit welchen Argumenten man gegen wen antreten kann und welche Mittel man eventuell über Argumente hinaus hätte, die man offensichtlich zurzeit nicht hat. Die Voraussetzung dafür ist erstmal, dass man sich erstmal ein sachgerechtes Bild der Lage macht, dass man klärt, warum die andere Seite was macht und welche Mittel sie dafür einsetzt. Und dass man sich zweitens keine Illusionen und falschen Vorstellungen über die Frage macht, wen man dabei auf seiner Seite hat und wen man zum Gegner hat. Und das habe ich heute versucht zu tun. Und diese Klärung ist halt einfach nun mal die notwendige Voraussetzung für jede Frage, nachdem, wie setzt man das um. Und zu dieser Klärung habe ich heute versucht, einen Beitrag zu leisten. Wenn man natürlich sagt, ich brauche über die Sache gar nichts zu wissen, weil es reicht ja, dass ich betroffen bin und um mich bei den Oberen zu beschweren, dass sie mich betroffen machen, ja, dann brauche ich mir auch keine Gedanken drüber zu machen. Dann landet das Ganze aber dann auch so, auch dort, wo es landet. Eine Demonstration ist von meinem Verständnis her immer noch eine Aufklärungsveranstaltung. Zumindest ist sie als solche gemeint. Mit einer Demonstration will man einen oppositionellen Standpunkt, den man hat, in die Öffentlichkeit tragen. Und man will natürlich auch die Öffentlichkeit, bei der man erstmal davon ausgeht, entweder, dass sie nichts drüber weiß, oder zweitens, dass sie anders über die Sache denkt als man selber. Sonst wäre sie ja bei Demonstration dabei. Will man die davon überzeugen, dass man richtig liegt und jemand anders verkehrt. Und wenn diese Überzeugungsabsicht der Zweck der Veranstaltung ist und nicht bloß die Demonstration des eigenen guten Willens, die Sache anders zu sehen, dann sollte man sich halt die Argumente, die man auch ein solches Blatt schreibt, auch mal ein bisschen genauer überlegen und nicht bloß sagen, wir stehen nach wie vor für das Ideal von Bildung, was von allen anderen Institutionen schamlos verraten wird. Dann sagen die Umstehenden, ja, das ist ja schön und fänden wir auch besser, wenn es anders wäre, ist es aber nicht. Können wir uns aber nicht leisten. Genauso der Eindruck von allen, die hier. Ich bin da also erstens nicht besonders, können Sie sich ja vorstellen, nicht besonders, machen wir keine besonderen Illusionen in der Frage, wie es um die Verbreitung solcher Argumente steht. Aber ich bin andererseits auch nicht bereit, ihre Verbreitung deswegen einzustellen, weil ich feststelle, dass die meisten Leute es auch angesichts dessen, was aktuell in diesem Land sozialpolitisch passiert, es offenbar geeigneter finden, sich zu überlegen, wie sie denn mit der nächsten Lohnsenkung zurechtkommen. Finde ich keinen gescheiten Umgang mit dem, was hierzulande aktuell passiert. Und dass ich mit dieser Meinung dass diese Meinung in diesem Land nicht so sehr viel Anhänger hat, das ist ja wahr, aber eben deswegen verbreitet man sie ja. Ich hatte vorgeschlagen, dass das Ganze auch geschoben wird nach dem neuen Wahljahr. Sollte dann nochmal diskutieren. Wir können ja in 14 Tagen über die Wahl diskutieren. Ja, eben. Da sind Sie gerne eingeladen. Also ich werde nicht da sein, aber die Gruppe, die hier die Veranstaltung gemacht hat, die wird in 14 Tagen eine Veranstaltung zur Wahl, also zum Thema, nicht zur Wahl, sondern zum Thema Wahl machen, wo es um die Frage geht. Die ganze Reform sollte abgeschlossen werden nach dem Bitten der neuen Regierung. Warum das denn? Naja, also ich denke, vielleicht wäre es besser, um die Argumente besser zu schärfen und besser auf das eine oder andere. Eine Reform und Maßrechte die neue Regierung. In den Ländern, die sich überall freuen, und die Reformen, die dort gemacht werden, sind alles Reformen der neuen Regierung. Die CDU-regierten Länder sind doch die Ersten, die Studiengebühren einführen. Ja. Müssen wir raus, oder was? Weil der Kommilitone sich nochmal gemeldet hatte. Ja, ich hatte noch eine kurze Frage. Was sagen Sie denn beispielsweise zu Äußerungen, die Sie vorhin verfolgt haben, dass Sie noch Bachelorstudien wegen deswegen marktkompatibel sein werden, weil das Angebot die Nachfrage gibt? Also, das hatte sich vorher so angehört, als Sie gesagt haben, man lernt ja schließlich auch auf Prüfungen und deswegen konform und deswegen passt es an seine Bewertung. Aber im Endeffekt produziert die Gesellschaft dann noch Arbeitslose, weil es nämlich zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage hat. Was sagen Sie dazu? Also ich weiß nicht, wo der Mensch Ökonomie studiert hat, wenn überhaupt, aber sachlich ist das erstmal ein Unsinn. Das Angebot, wenn man das schon so nennen will, oder die Nachfrage, je nachdem von wie man das betrachtet, der Unternehmen nach Qualifikation zu einem bestimmten Preis stimmt sich halt nach der Kostenkalkulation in der Gewinnbeurteilung, die Unternehmen haben. Und so viele Leute stellen sie ein und die anderen, die sie dann nicht für gebrauchen, stellen sie nicht ein. Und wie man das jetzt dadurch beeinflussen soll, dass man den Studenten anderes beibringt, ist mir ehrlich gesagt ein Geheimnis. Das Einzige, was das wirklich bringt, ist insofern eine Entlastung der Staatskasse, als die Leute schneller durchgeschleust werden und das einzige wirkliche Argument für die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen von Seiten der Politik ist wirklich streng genommen das, dass sie sagen, in den angelsächsischen Ländern verlässt ja die Mehrzahl der akademisch Gebildeten die Universitäten auch nach 3 Jahren. Und offenbar sind die Leute auch nach 3 Jahren befähigt, die Nachfrage zu decken oder das Angebot darzustellen, dass die Unternehmen nach qualifiziertem Personal haben. So. Und alles andere, das habe ich ja versucht in meinem ersten Teil zu beantworten, alles andere wird sowieso dann der freien Konkurrenz überlassen. Ob das dann stimmt oder nicht, ist ja nicht eine Frage, die Politik mit deren Beantwortung die Politik sich überhaupt beauftragt, sondern sie sagt, wir stellen das Angebot her. Es ist im Übrigen auch schon klar und auch durchaus bezweckt, dass Leute, die mit 6 Jahren einen Bachelor abgehen, weil sie 2 Jahre weniger studiert haben und nicht mit einem Diplom landen, dass die in aller Regel von den Unternehmen zu einem niedrigeren Eingangsgehalt eingestellt werden, als sie früher Diplomanten eingestellt haben. Auf diese Weise kann man dann vielleicht sogar das Angebot ein bisschen die Nachfrage bestimmen. Wenn man das akademische Angebot billiger macht, vielleicht stellen die Unternehmen tatsächlich ein paar mehr ein, was weiß ich. Aber es liegt doch in deren Entscheidungshoheit. Die wird ja in keinster Weise eingeschränkt, sondern im Gegenteil damit mit neuem Material versorgt. Ja, denen ist es zum Teil recht, denen ist es zum Teil nicht recht. Das hängt ein bisschen davon ab, was sie jeweils haben wollen. Ja. Eben. Aber dennoch gibt es Hochschulabsolventen, die in die Unternehmen reinkommen. Das wird so. Ja, und die möchte ich vorgestellt. Die dann auch nicht schon. Die möchte ich dann noch mal nachher. Es ist ja genau umgekehrt. Das Argument habe ich nicht nochmal gesagt, aber der Ausgangspunkt ist ja genau das Umgekehrte. Wenn man die aktuelle Hochschulreform und deren Begründung und Zielsetzung vergleicht mit der Hochschulreform, die in den 60er Jahren gemacht worden ist. Damals hat der Staat gesagt, wir müssen neue Universitäten bauen, wir müssen das Angebot an akademischen Qualifikationen ausbauen, wir müssen sogar bestimmte Sachen, also die Lehrerausbildung, haben Sie damals gesagt, die müssen wir verwissenschaftlichen, da sollen die Leute mehr wissen als früher und nicht bloß quasi im Trizen von Kindern unterrichtet werden. Dann haben sie das gemacht und dann haben sie und das ist zu dem Zeitpunkt passiert, wo in Deutschland die Industrie expandiert ist. Und Deutschland ist in den fast 40 Jahren seitdem ja zu der Weltwirtschaftsnation aufgestiegen, die sie inzwischen ist. Und dafür haben ja die Universitäten und haben ja die Ausbildungsstätten das nötige Personal geliefert. So auf der Basis, dass im Prinzip alles da ist, dass dieses Problem, was man damals gesehen hat und damals so gelöst hat, dass dieses Problem eben gar nicht existiert, dass es ein Unterangebot an irgendwelchen Qualifikationen gibt, sondern eigentlich eher umgekehrt, dass Akademiker Taxi fahren. sagt der Staat, dann braucht es das auch nicht. Das ist erstmal so banal, dass er auch nach der Seite hin auf einen praktischen Umgang des Kapitals mit dem Einstellen und mit dem Einstellen ausgebildeter Leute reagiert. Das einerseits, so ist natürlich das durchaus gedacht, mit dem das Angebot bestimmt, die Nachfrage, das einerseits durchaus darauf zielt, dass zum Beispiel Unternehmen Forschungsabteilungen in Deutschland lassen sollen, weil sie hier dafür qualifizierte Leute finden. Das ist durchaus ein Ziel der Politik, egal ob das jetzt passiert oder nicht, aber der Gedanke ist schon da. Das habe ich vorhin mit dem Brain Drain gemeint. Wenn Deutschland, das betrifft jetzt nicht die Bachelorstudiengänge, sondern die Elite-Unis und die Masterstudiengänge, wenn in Deutschland ein größeres Kontingent höher, besser qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses ausgebildet werden, dann kann das oder soll das ein Anreiz für Unternehmen wie Siemens oder frag mich nicht sein, ihre Forschungsabteilung nicht nach in die USA oder sonst hin zu verlagern, sondern in Deutschland zu lassen und hier den entsprechenden Wertschöpfungsbeitrag zu leisten. So denkt die Politik schon. Ob sich das einstellt, wollte ich damit sagen, das will sie nicht nur nicht entscheiden, sondern das wird man ja dann sehen. Ja. Das ist aber kontrafaktisch, was Sie da behaupten. Das ist richtig kontrafaktisch, was Sie da behaupten. Erstens mal, wenn Sie allein die Zahl der Entlassungen im öffentlichen Dienst sich anschauen in den letzten Jahren. Hochschulen, im ganzen Hochschulbereich ist es einfach schlicht und einfach unzutreffend, was Sie da erzählen. Das ist der Witz am neuen Umgang oder vielleicht auch in manchen Abteilungen gar nicht so neuen Umgang mit dem Personal nach den Regeln der neuen Hochschulreform, besteht im Wesentlichen darin, eine wesentlich größere Hierarchisierung in den Tätigkeiten an den Universitäten überhaupt einzuführen und einen größeren Teil von auch da sowas wie, kann man fast sagen, einen Billiglohnsektor einzuführen von Leuten, die sich von Honorarvertrag zu Honorarvertrag hangeln. Und auch darüber, also gerade an Bremen kann man das sehr schön studieren, eine schlichtige Einsparung auch in der Personalkosten im Universitätsetat herbeizuführen. Es ist nicht so, dass für jeden Entlassenen oder auf halbe Stelle gesetzten Wimi oben ein neuer Professor eingestellt wird. Das ist Das kann er aber gar nicht. Das ist ja gerade der Witz an der Hochschulreform, dass er das gar nicht mehr kann. Die muss man ja auch nicht deswegen bedauern, aber es ist erstmal, das ist in allen Verwaltungsbereichen eine neue Form der Sortierung zwischen oben und unten. Im gesamten Gesundheitsbereich, im Krankenhausbereich ist das genauso. Ja, mag schon sein. Aber das ist nicht der staatliche Zweck bei der Veranstaltung. Das kommt halt dann auch noch dabei nebenbei raus. Ja gut, dann danke ich Ihnen fürs Ausharren und Mitdiskutieren und